Alles Lob gebührt Allah, dem Herrn aller Welten, und ich bezeuge, dass niemand mit Recht und Wahrheit angebetet werden darf, außer Allah, der Allmächtige, und ich bezeuge, dass Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallam sein Diener und Gesandter ist. Liebe Geschwister, Allahs Gnade ist unendlich, unermesslich, und er hat uns subhanahu wa ta'ala heute wieder in eines seiner Häuser versammelt, im Hause Allahs subhanahu wa ta'ala, der Moschee, wo Allah subhanahu wa ta'ala diejenigen, die sich darin versammeln, um ihn subhanahu wa ta'ala zu gedenken, bestimmte Geschenke einfach so schenkt. Unter anderem, dass Allah azza wa jal ihnen die Ruhe in ihren Herzen gibt. Und man merkt das subhanallah al-azim, wenn man so einen Ort betritt, auf einmal hat man das Gefühl der völligen Sicherheit. Möge Allah azza wa jal uns in der Dunya und in der Akhira Sicherheit geben. Es liegen so viele Minen da draußen, liebe Geschwister. Subhanallah al-Azim, ein Gottesfürchtiger, er muss immer aufpassen, welchen Weg er läuft, damit er nicht auf eben so eine Mine tritt. Denn wenn er darauf tritt, dann kann das sein Tod sein, seine Vernichtung sein, sein Verderben sein. Und deswegen, wenn man Allah subhanahu wa ta'ala richtig fürchtet, dann wird man jeden einzelnen Schritt, den man begeht, selbst beobachten, aus Angst davor, dass Allah subhanahu wa ta'ala einem am Tage der Auferstehung dafür belangen wird. Und das ist der wahrhaftige Gläubige, der Gläubige, der nur das Wohlgefallen Allahs subhanahu wa ta'ala anstrebt und nicht das Wohlgefallen der Menschen. Möge Allah azza wa jal uns niemand anderen gefallen lassen, außer Allah subhanahu wa ta'ala gegenüber. Heute das Thema, liebe Geschwister, und wir sind mittlerweile bei der 197. Frage, der gerade Weg in der Religion. Der gerade Weg in der Religion. Und Allah subhanahu wa ta'ala hat diesen Weg mit einem bestimmten Vokabular benannt, den geraden Weg. Wer kann mir sagen, wie heißt der gerade Weg auf Arabisch? Jeder sollte das kennen, inshallah ta'ala. Hamza. As-Sirat kann auch die Brücke sein, über die die Gläubigen am Tage der Auferstehung und auch die Nichtgläubigen laufen werden, und dann werden manche in das Höllenfeuer herunterfallen. As-Siratul Mustaqim. Das ist der gerade Weg, den Allah subhanahu wa ta'ala uns anbefohlen hat, zu bestreiten. Liebe Geschwister, das ist heute unser Thema und wahrlich ein gewaltiges Thema, denn es geht hier tatsächlich um das Fundament unserer Religion. Und wie ich es schon bereits angekündigt habe, es verbleiben noch gesamte 3 Unterrichte und dann haben wir das Buch zu Ende bearbeitet. Möge Allah Azza wa Jal uns nicht den Lohn verloren gehen lassen und möge Allah Subhanahu wa Ta'ala uns am Tage der Auferstehung diesen Lohn wiederfinden lassen mit all den Gnaden, die Allah Azza wa Jal damit verbindet. Der gerade Weg in der Religion. Was ist der gerade Weg, den Allah subhanahu wa ta'ala uns anbefohlen hat, zu bestreiten, liebe Geschwister? Allah azza wa jal, der Allmächtige, er sagt uns in Surah Al-An'am, in der Aya 153, وَأَنَّ هَذَا سِرَاطِي مُسْتَقِيمًا فَاتَّبِعُوهُ وَلَا تَتَّبِعُوا السُّبُلِ فَتَفَرَّقَ بِكُمْ عَنْ سَبِيلِهِ. Und dies ist mein Weg. Mein gerader Weg, sagt Allah subhanahu wa ta'ala. So folgt ihm, nur diesem Weg. Und folgt nicht den verschiedenen Wegen, damit sie euch von diesem geraden Weg weit wegführen. Allah azza wa jal sagt uns hier, dass er für uns einen geraden Weg bestimmt hat. Hada sirati mustaqima. Das ist mein gerader Weg. Wenn Allah subhanahu wa ta'ala für uns einen geraden Weg bestimmt hat, dann ist es für dich als Muslim nicht erlaubt, einen anderen Weg zu befolgen, als den geraden Weg, den Allah azza wa jal für dich bestimmt hat. Und dies ist mein gerader Weg. Und jetzt kommt ihr, diejenigen, die Wissen besitzen, inshallah ta'ala, sagt mir bitte, was fällt euch auf an dieser Eier? So folgt ihm den geraden Weg und folgt nicht den vielen anderen verschiedenen Wegen. Was kriegt ihr heraus aus dieser Eier? Tfadala. Ich denke mal, man sollte sich, also, es gibt ja viele Sekten im Islam. Nein. Von dieser Sekte halt nicht zugehört. Du hast recht, du hast vollkommen recht, aber es gibt etwas, wie man das ganz leicht erklären kann, sondern Allah Allah bestätigt, dass es auch falsche Wege gibt. Allah bestätigt, dass es auch falsche Wege gibt, aber es gibt noch etwas, was sehr entscheidend ist. Chef. Also Allah subhanahu nennt den geraden Weg als einziger Weg und er nennt die falschen Wege als mehrere Wege. Subhanallah. Der gerade Weg ist in der Einzahl genannt. Und die falschen Wege in der? وَأَنَّ هَذَا سِرَاطِي مُسْتَقِيمَ فَاتَّبِعُوهُ وَلَا تَتَّبِعُوهُ السُّبُلَ. Dies ist mein gerader Weg, ein einziger Weg, liebe Geschwister. Darum folgt ihm und folgt nicht den anderen Wegen. Das heißt, wir vergessen mal ganz schnell diese Flausel. Viele Wege führen nach Rom. Die mögen dich nach Rom führen, aber in diesem Fall führen sie dich auch nach Jahannam. Aber ein einziger Weg führt wohin? In das Paradies, liebe Geschwister. Und das ist die Religion des Islam, die alle Gesandten und Propheten Allahs verkündet haben. Und er hat Allah subhanahu wa ta'ala die Gesandten mit Büchern entsandt. Große Barmherzigkeit von Allah azza wa jalla. Allah hätte sagen können, O meine Diener, ihr sollt einen Weg bestreiten, ohne dass Allah subhanahu wa ta'ala uns diesen Weg klar definiert. Frage, könnten wir so einen Weg bestreiten, wenn wir nicht wüssten, wie er zu bestreiten ist? Antwort? Nein. Aber was hat Allah azza wa jalla mit all seiner Barmherzigkeit getan? Er schickte uns Gesandte, er schickte uns Propheten. Und manche Gelehrte sagen, es waren 124.000 Propheten, die Allah azza wa jalla an sein Volk geschickt hat, damit diese diesen Propheten folgen, liebe Geschwister. Unendliche, unermessliche Barmherzigkeit von Allah subhanahu wa ta'ala. Und damit ist die Sache noch nicht vorbei, liebe Geschwister. Er hat uns sogar was gelassen? Na? Bücher. Allah azza wa jal, er hat uns Bücher gelassen. Bücher, an denen wir uns richten sollten, wenn wir wahrhaftige Gläubige sein wollen. Subhanallah al-Azim. Und das Witzige ist, liebe Geschwister, dass manche diese Bücher, die Allah subhanahu wa ta'ala ursprünglich den Menschen gegeben hat, als Licht, als Rechtleitung, dass diese Bücher auf Allah zurückführen und sie so viel von diesen Büchern mit ihren eigenen Händen geändert haben. Subhanallah. Es gibt Leute, und wir wissen das von anderen Religionsgemeinschaften, und sie selber verwehren nicht diese Aussage, sie bestätigen das, dass sie die Bücher selber geschrieben haben, bedeutet, wenn sie diese Bücher geändert haben, sind sie von Allah oder von den Menschen? Von den Menschen. Warum sollte ich ein Buch auf Gott, auf Allah subhanahu wa ta'ala zurückführen, wenn ich es mit meinen eigenen Händen, was? Geschrieben habe. Wo ist hier, liebe Geschwister, der Stolz für die Menschen dabei? Und subhanallah, wieso identifizieren sie sich mit einer Religion, die angeblich von Gott stammt, wenn sie die Religion ändern und praktizieren, wie sie es wollen? Warum schreibt man sich einer Religionsgemeinschaft zu und man sagt, das ist meine Religion und man weiß, dass dieses eine abgeänderte Religion ist. Eine Religion, die nicht von Allah subhanahu wa ta'ala stammt, auch wenn es der Ursprung so gewesen ist. Der Ursprung war, dass das Evangelium, was Jesus bekommen hat, Isa alayhi salam, natürlich war dieses von Allah subhanahu wa ta'ala. Natürlich hat Moses die Tora bekommen und er hat das an sein Volk, Bani Israel, weitergetragen. Diese Bücher waren, wie wir gelernt haben, ursprünglich von Allah subhanahu wa ta'ala, bis einige abgeirrte Menschen dann diese Bücher was? Verfälscht habe. Was ist alles gefälscht an Büchern? Wer kann mir das sagen? Na? Die Tora, was Moses, Musa a.s. bekommen hat, sie wurde verfälscht. Allah sagt uns das. Und niemand ist wahrhaftiger als Allah. Auch Al-Injil, das Evangelium wurde verfälscht. Einzig und allein, und das wissen auch die Kuffar, die Ungläubigen, sie wissen einzig und allein, ist welches Buch unverfälscht? Der Koran. Warum? Weil Allah subhanahu wa ta'ala den Schutz dieses Buches in seiner eigenen Hand übernommen hat, wie wir gelernt haben. Inna nahnu nazzalna dhikr wa inna lahu lahafidun. Wir haben diese Ermahnung, den Koran, herabgesandt und wir werden ihn bewahren. Allah azza wa jal hat das in die Hand genommen. Warum? Weil der Koran das letzte Buch ist, womit Allah Azza wa Jal den besten aller Propheten Muhammad sallallahu alaihi wasallam zu der Menschheit entsandt hat, damit dieser ihnen den Koran verkündet, liebe Geschwister. Deswegen bleibt dieser Koran unverfälscht, weil weder kommt ein Gesandter nach dem Propheten Muhammad sallallahu alaihi wasallam, noch ein Prophet, noch wird es ein anderes Buch geben. Der Koran bleibt aktuell bis zur Stunde. Islam. Alhamdulillah, ala ni'mati al-Islam. Das ist die großartige Gnade, die Allah subhanahu wa ta'ala uns gegeben hat. Die wahren Gläubigen sind die, liebe Geschwister, die sich an ihren Schriften halten. Heutzutage werden diese Leute wie genannt? Fundamentalisten. Das Wort ursprünglich hat eine gute oder eine schlechte Bedeutung? Eine gute Bedeutung. Warum? Weil, alhamdulillah, wir sagen, wir sind Fundamentalisten. Denn wir haben schließlich ein Fundament. Und dieses Fundament ist der Koran. Und ist der Koran gefälscht oder nicht gefälscht? Er ist nicht gefälscht. Deswegen sagen wir ja, wir sind Fundamentalisten, aber nicht mit dem Verständnis der irregegangenen Menschen, sondern mit dem Verständnis, was wirklich dieses Wort bedeutet, dass wir auf ein Buch gründen können, dessen Inhalt unverfälscht ist, liebe Geschwister. Man sagt, Leute, die sich streng am Koran halten. Ja, warum sollten wir uns sonst mit einer Religion identifizieren, wenn wir uns nicht an diesen Büchern halten? Sagt mal, subhanallah al-azim, wie manche Leute, wal-iyadu billah, irregegangene Leute, sie gehören anderen Religionsgemeinschaften an, sie sagen, das sind Leute. Und dann siehst du schwarze Bilder. Dann fliegt so ein Flugzeug und da platzt eine Bombe. Fundamentalisten. Leute, die sich streng am Koran halten. Alhamdulillah, wir haben erstmal eine Religion. Und wir bräuchten uns nicht Muslime zu nennen, wenn wir an dieser Religion nicht festhalten würden. Aber wir finden es witzig, dass andere Religionsgemeinschaften sagen, wir gehören dieser Religion an und nichts oder fast nichts praktizieren sie von dieser Religion. Wallahi, und das ist so klar wie die Sonne. Das ist so klar wie die Sonne. Dann gehst du zu einigen Leuten und du sagst, ja, aber in der Bibel steht doch so und so. Naja, das muss man nicht so eng sehen. Subhanallah. Okay, wenn du das nicht praktizieren willst, warum aber identifizierst du dich mit einer Religionsgemeinschaft, die nicht deinen Gelüsten entspricht? Deine Gelüste sagen was anderes. Du möchtest etwas anderes praktizieren. Warum nennst du dich Christ? Ich wurde getauft. Ist das alles? Nein. Und im Übrigen, ich mache mich nicht lustig. Ich rede hier nur über die Beziehung von einem Diener zu seiner Religion. Und das ist wichtig, dass wir das verstehen. Denn wir dürfen nicht denselben Fehler machen wie andere Religionsgemeinschaften, liebe Geschwister, dass wir sagen, okay, wir sind Muslime, aber wir halten an was nicht fest? An unser Buch, an den Propheten Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wie falsch wäre so eine Aussage, dass du einfach nur behauptest, ich bin Muslim und lehnst dich zurück und praktizierst nichts von deiner Religion und sogar, wenn eine Sache dir nicht gefällt, dann änderst du sie einfach so ab und sagst, ich bin trotzdem ein Muslim. Der hat total falsch verstanden, was der Islam bedeutet. Warum identifizierst du dich mit einer Religion? Und ich spreche jetzt die Muslime. Warum identifizierst du dich mit einer Religion, die du nicht praktizierst? Und das machen viele Muslime. Der sagt, Alhamdulillah, ich bin Muslim. Das ist schon mal gut, dass er das sagt. Aber was sehen wir in seinem Leben? Weder betet er, noch fastet er. Er hat eine Freundin. Er geht ins Schwimmbad. Er lebt das Leben der Kuffar und sagt, ich bin Muslim. Warum identifizierst du dich, Bruder, mit dem Islam, wenn du nichts davon praktizierst? Warum? Du sagst über dich, du bist ein Muslim. Niemand zwingt dich dazu, dieses zu sagen. Wallahi al-Azim, niemand zwingt dich dazu. Allah subhanahu wa ta'ala sagt, لا إكراه في الدين. Es gibt keinen Zwang im Glauben. Aber Frage, wenn du dich mit dieser Religion identifizierst, ich rede immer noch mit dir, Muslim, warum praktizierst du nichts von dieser Religion? Und wann auch immer ein Gebot im Koran steht, das ist so für dich, als ob dieses Gebot gar nicht stehen würde. Wo ist deine Beziehung zu dieser Religion? Warum nennst du dich Muslim? Und mit Stolz sogar. Weil du kein Schweinefleisch isst? Ist das die gesamte Religion? Weil du kein Alkohol trinkst? Afan, ich nehme das zurück. Schweinefleisch essen, nein, aber Alkohol ja. Das ist auch eine neuartige Religion, die viele eingeführt haben. Hauptsächlich, ich esse kein Schweinefleisch. Ja, viele essen kein Schweinefleisch. Es gibt auch Deutsche, die essen kein Schweinefleisch. Sind sie deswegen Muslime? Ein Vegetarier, ist er ein Muslim? Frage. Ist ein Vegetarier ein Muslim? Nur weil er kein Schweinefleisch ist? Ist das deine Beziehung zur Religion? Falsch. Falsch, lieber Bruder. Falsch, liebe Schwester. Und du, Schwester, du läufst halbnackt draußen herum und du lässt dich von jedem anschauen. Und deine Kleidung ist mehr als beschämend. Sogar manche von den Kuffar-Frauen tragen nicht die Kleidung, die du trägst. Sogar manche von den Kuffar-Frauen, Wallahi al-Azim, sie schämen sich, wenn sie dich sehen, o Muslima, die du sagst, ich glaube an Allah und den jüngsten Tag und ich fürchte Allah und ich bin der Religion treu. Warum? Diese Kleidung, mit der du draußen rumläufst, du bringst dich in Gefahr und du bringst die Jugendlichen in Gefahr und du wirst das alles sehen am Tage der Auferstehung. Du kannst beten und du kannst fasten, aber jeder Junge, der dich anschaut, weil er deinen Körper begehrt, weil er dich anschauen möchte, weil er dich genießen möchte, so wisse, dass es jeden Tag eine Sünde für dich, bis du so viele Sünden hast, dass du trotz deiner Gebete und dem Fasten in das Höllenfeuer geschmissen wirst. Möge Allah uns bewahren. Womit identifizieren wir uns Muslime, liebe Geschwister? Wir sagen stolz, wir sind Muslime, Alhamdulillah. Allah Azza wa Jalla, er hat uns einen geraden Weg genannt. Einen geraden Weg, den wir als Muslime bestreiten müssen, wenn wir uns überhaupt was nennen wollen, hä? Muslime. Subhanallah al-Azim. Wieso sollten wir uns mit einer Religion identifizieren, die wir gar nicht praktizieren wollen, wie die Christen? Oder die Juden, liebe Geschwister? Sie wollen die Religionsgemeinschaften, dass wir Menschen werden, die ihre Religion so ändern, wie sie es bereits schon gemacht haben vor ihnen. Und wenn uns etwas nicht passt, dann ändern wir es einfach. Soll dieses ein Gläubiger tun? Ist das das richtige Verständnis von einer Religion? Allah Azza wa Jal, der Allwissende, der Allweise und der Allmächtige, liebe Geschwister, er hat diese Religion für uns bestimmt. Und dieser, der sagt, du kannst die Religion nehmen, wie du willst, Wallahi, er kennt Allah Azza wa Jal überhaupt nicht. Allah Azza wa Jal, er akzeptiert nur die Religion des Islam, die einzig wahre Religion, eine Religion, die die Religion aller Propheten war, liebe Geschwister. Alle Propheten waren Muslime und das sagen wir mit Stolz, weil wir Anhänger aller Propheten sind. Wir lieben Noah, Nuh. Und wir lieben Abraham, Ibrahim. Und wir lieben Moses, Musa. Und wir lieben Jesus, Isa. Und wir lieben Muhammad, sallallahu alaihi wa sallam. Wir lieben alle Propheten, denn sie sind alle Gesandte, die Allah azza wa jal an seine Völker geschickt hat, zu ihren Völkern geschickt hat, damit sie diesen Völkern beibringen, dient einzig und alleine nur Allah. Das ist unsere Religion. Und wir Muslime würden niemals eine andere Religion akzeptieren. Schaut mal, subhanallah, es gibt Leute von Religionsgemeinschaften, der macht so dieses Brettspielchen, ja? Der Prophet gefällt mir, der nicht. Der gefällt mir und der gefällt mir nicht. Subhanallah. Sind nicht alle Propheten von, hä? Von Allah subhanahu wa ta'ala. Wir machen keinen Unterschied. Wir machen keinen Unterschied zwischen den Propheten. Warum? Weil sie alle Propheten von Allah subhanahu wa ta'ala. Wie können wir Unterschied machen, wo Allah sie alle beauftragt hat mit einer gigantischen Botschaft? Warum sollten wir zwischen ihnen unterscheiden? Aber manche Leute tatsächlich, er sagt dir, dieser Prophet gefällt mir, mit dem möchte ich nichts zu tun haben. Ein Muslim, der nur sagt, dass er sich nicht mit einem Propheten identifiziert, der einen Propheten leugnet, so ist er ein Kafir geworden. Kein Muslim. Unsere Religion. Wenn du sagst, Jesus akzeptiere ich nicht, du bist ein Käfer geworden. Wenn du sagst, Moses akzeptiere ich nicht, du bist ein Käfer geworden. Wenn du sagst, Noah, Abraham akzeptiere ich nicht, du bist ein Käfer geworden. Denn der Islam ist die Religion aller Propheten. Allah Azza wa Jal, er hat diese Religion vollendet. Und niemand auf dieser Welt besitzt das Recht, diese Religion zu verfälschen. Oder zu ergänzen. Oder etwas von ihm wegzulassen. Allah subhanahu wa ta'ala sagt in Surah Al-Ma'idah: Al-Yawma akmaltu lakum dinakum wa akmantu alaykum ni'mati wa raditu lakum al-Islam dina. Heute, o ihr Muslime, und seid stolz darauf, heute habe ich euch eure Religion vervollkommnet und meine Gnade an euch vollendet und ich bin mit dem Islam als Religion für euch zufrieden. Allah ist zufrieden und du nicht? Wenn du wirklich lieber Bruder und liebe Schwester, wenn du dich wirklich gläubig nennst, dann ist dein Herz für deinen Schöpfer. Dein Herz tickt nur für Allah subhanahu wa ta'ala. Und du musst zufrieden mit dieser Religion sein, auch wenn es nicht mit deinen Gelüsten übereinstimmt. Na, dann bist du ein Gläubiger. Warum solltest du dich sonst ein Gläubiger nennen? In unserer Religion, liebe Geschwister, ist es verboten, den anderen Recht zu geben, wenn man weiß, dass sie etwas Falsches über die Religion Allahs sagen. Wir haben nicht so etwas wie Komplimente. So, er ist mein Vater und deswegen darf er über die Religion sagen, was er will. Nein, sowas haben wir nicht. Wenn jemand etwas Falsches über die Religion sagt, dann sagen wir, was richtig ist. Und akzeptieren das nicht, das Falsche, was er sagt, sei er auch unser eigener Vater. Unsere Religion. Denn wir lassen das Falsche nicht als falsch stehen, sondern wir sagen, was richtig ist. Und nicht nur, weil du eine Beziehung zu einer Person hast, wie manche Leute, wal'iyadu billah, weil er seine Frau so begehrlich findet, weil er verrückt ist nach seiner Frau, weil er seine Frau schon fast anbetet, wenn sie ihm sagt, das möchte ich nicht, das ist falsch, dann sagt er, du hast recht, das ist falsch. Wal'iyadu billah. Der hat einen Gott, richtig, aber es ist nicht Allah, sondern seine Frau. Möge Allah uns bewahren. Wallahi, möge Allah uns bewahren, dass wir etwas anderes ehren und anbeten, außer Allah subhanahu wa ta'ala. Ich darf einer Person nicht in dem zustimmen, wenn er etwas Falsches über die Religion sagt, nur weil ich ihn mag. Nein, liebe Geschwister. Und es wird Menschen geben, die uns etwas erzählen, was unsere Religion nicht kennt, wie der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam in einer authentischen Überlieferung sagte, die Imam Muslim rahmatullah alaihi überliefert hat: "Sayakunu fi akhir ummati unasun yuhaddithunakum ma lam tasma'u antum wa la aba'ukum fa'iyyakum wa iyyahum." Es wird am Ende der Zeit in meiner Umma, passt auf die Worte des Gesandten sallallahu alaihi wasallam, der nicht aus Begierde spricht. Es wird am Ende der Zeit, und ihr sollt selber überprüfen, ob wir in so einer Zeit sind. Es wird am Ende der Zeit in meiner Umma, in meiner Nation Leute geben, die euch das berichten, was ihr und eure Väter nie zuvor gehört habt, so wehe euch und wehe ihnen. Allahu Akbar. Das heißt, diese Leute kommen uns mit was mit? Mit was kommen sie uns mit? Mit? Neuerung. Mit Neuerung. Neuerung, die nichts mit unserer Religion zu tun haben, liebe Geschwister. Subhanallah al-Azim, als manche Muslime angefangen haben, wie die Juden und Christen ihre Religion nach ihren Gelüsten zu praktizieren, so sind sie vom geraden Weg, was? Abgehört. Man hat das reine Wasser und man hat das verseuchte Wasser. Von welchem Wasser möchtest du trinken, lieber Bruder und liebe Schwester? Bei dem reinen Wasser bleibst du gesund. Jedoch wird das verseuchte Wasser deine Gesundheit schaden und du wirst krank werden. Und das reine Wasser sind die Quellen der Salat. Das bedeutet, das ist der Koran und das ist die Sunna des Propheten Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Solange du nur von diesem Wasser trinkst, wirst du gesund bleiben. Denn das Wasser ist sauber, durchsichtig. Du kannst hindurchsehen durch dieses Wasser, weil es klar ist, weil es rein ist, weil es nicht betrübt ist, weil es nicht schmutzig ist. Aber wehe dir, dass du dieses Wasser beschmutzt und von diesem verseuchten, dreckigen Wasser trinkst. Oder du weißt, es ist verseucht und es ist schmutzig, weil Leute es schmutzig gemacht haben und du trinkst davon. Wehe. Nein, liebe Geschwister, wir folgen den besten Vorfahren, die der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam und seine Gefährten gewesen sind. Und sie werden genannt im Islam As-Salaf. As-Salaf bedeutet nichts anderes, das sind die Vorfahren, das ist der Ursprung unserer Religion. Aber was versucht man heute in den Medien darzustellen? Salafismus. Das Wort gibt es nicht, das haben sie selbst erfunden. Wir haben ein Wort im Islam, das bedeutet Salaf. Salaf bedeutet, das sind die, wer? Die? Die Vorfahren. Okay. Eine Frage. Gibt es irgendeine Religion ohne Vorfahren? Antwort? Ja oder nein? Okay. Wenn wir die Juden fragen, mit welchem Propheten identifiziert ihr euch? Dann sagen sie uns mit? Mit Musa alaihi salam. Wer ist ihr Salaf? Musa alaihi salam. Das ist ihr Vorfahren. Und dann fragst du sie, wer sind denn die besten Menschen, die mit Moses zusammen waren? Dann sagen sie dir, seine Anhänger, seine Gefährten. Richtig. Und wir stimmen dem zu. Wenn du die Christen fragst, wer ist der Prophet, mit dem ihr euch identifiziert, dann sagen sie, Isa, Jesus, a.s. Und dann fragst du sie, wer waren die Besten, die mit ihm zusammen waren, dann sagen sie, seine Jünger, al-Hawariyun. Wir sagen richtig und wir bestätigen das. Aber wenn du sagst, als Muslim, Muhammad sallallahu alaihi wasallam ist mein Gesandter und die Sahaba radiallahu anhum, die mit ihm gewesen sind, sind die besten Menschen, dann heißt es, du bist ein Salafist. So will man den Leuten das beibringen. Das bedeutet, wenn man dieses kritisiert an den Muslimen, was will man ihnen letztendlich entziehen? Die Grundlage. Die Grundlage, das Fundament. Möge Allah subhanahu wa ta'ala diese Leute zur Wahrheit führen, denn sie lügen mit jeder Faser ihres Herzens. Sie gehen in der Islamkonferenz und sagen, wir wollen alle, dass ihr euch von dem Weg der Salaf distanziert. Dann sind wir bereit, mit euch zu reden. Was meinen sie jetzt? Jetzt müssen wir eine Klammer aufmachen. Diese Leute sind nicht dumm, liebe Geschwister. Die können schon unterscheiden. Die wissen, wer von den Muslimen abgehört ist und wer auf dem richtigen Weg ist. Wenn sie so etwas sagen in der Konferenz, wir möchten, dass ihr euch vom Salaf-Weg distanziert, dann meinen sie, wir wollen, dass ihr die Religion so praktiziert wie wir. Und zwar nach euren Gelüsten. Halas. Die Religion ist nicht mehr da. Ist sie noch da? Antwort? Die ist weg. Und das wissen sie. Deswegen kritisieren sie uns. Wir sagen ihnen, oh, ya ayyuhal kadibun. Oh, ihr Lügner. Erklärt den Leuten, was Salafit bedeutet. Und wallahi al-azim, ich fordere alle Politiker heraus, die sollen hier in die Moschee kommen und mit uns diskutieren, ob der Weg der Salaf von der Religion ist oder nicht. Du wirst keinen einzigen sehen. Warum? Weil sie wissen, dass das von unserer Religion ist. Das wissen sie. So wie die Juden sagen können, wir haben Vorfahren. So wie die Christen sagen können, wir haben Vorfahren. So haben wir Muslime auch Vorfahren. Und wir sind stolz, denn das sind die besten Menschen. Muhammad sallallahu alaihi wasallam und seine Gefährten, er selber hat sie erzogen. Und das waren Leute, sie waren treu gegenüber der Religion und sie waren keine Betrüger. Lieber haben sie sich zurückgehalten, als dass sie etwas Falsches über die Religion erzählen. Anders als heute. Alhamdulillah. Wir sind froh und wir sind stolz auf solche Vorfahren, die diese Religion reingehalten haben. Denn, liebe Geschwister, solange sie da waren, war die Religion was? Sauber. Aber nach ihnen, als Leute kamen, die ihren Gelüsten gefolgt sind, die etwas anderes gefolgt sind, außer dem Fundament der Religion, dann haben wir gesehen, dass sie das Wasser beschmutzt haben. Und mittlerweile schwimmen wir in so dreckige Gewässer, außer für wen Allah einen sauberen Platz im Meer vorgesehen hat. Möge Allah uns nur in saubere Gewässer schwimmen lassen. Liebe Geschwister, wie können wir herausfinden, welches die errettete Gruppe ist? Natürlich, jede Gruppierung sagt über sich, dass sie dem Propheten Muhammad sallallahu alaihi wasallam folgen. Das heißt, wir müssen erstmal herausfinden, mit welchem Kennzeichen können wir sagen, dass wir auf dem richtigen Weg sind. Und das ist zweifelsohne der Beweis, liebe Geschwister. Wenn du dich in der Religion auf etwas anderes stützt als auf einen Beweis, dann folgst du nichts anderes als dein Gelüst. Es gibt nur zwei Sachen. Entweder der Beweis oder dein Gelüst. Gibt es eine dritte Sache? Nein. Daher, eine Frage. Heutzutage gibt es sogenannte Muslime, möge Allah uns bewahren. Einer sagte mir, er ging zu so einem, der auch noch Imam ist, in einer Masjid. Wallahi, möge Allah die Muslime bewahren vor solchen Leuten. Der Bruder ging zu ihm hin. Und er fragte diesen Imam, weil er wollte sich sicher sein, ist die Zina erlaubt? Ist der Geschlechtsverkehr erlaubt außerhalb mit seiner eigenen Ehefrau? Das, was die Leute heute Freund und Freundin nennen. Möge Allah uns bewahren. Wir haben so etwas nicht im Islam. Weder darf der Junge eine Freundin haben, noch darf das Mädchen eine Freundin haben. Allah hat uns doch was Besseres gegeben als Freund und Freundin. Wenn sie sich lieben, sollen sie heiraten. Subhanallah, warum möchtest du eine Sache im Verbotenen machen, wenn du sie im Erlaubte mal, du selber weißt, dein Herz ist beklommen, dass du etwas Verbotenes machst. Heirate das Mädchen und das ist erlaubt für dich. Das ist erlaubt für dich, lieber Bruder und liebe Schwester. Daher fürchte Allah subhanahu wa ta'ala, vor dem du eines Tages stehen wirst. Subhanallah, liebe Geschwister, wie war die Sache hier? Dieser fragte den Imam und ich schäme mich, das Wort Imam zu sagen bei so einer Person. Möge Allah diese Person recht halten. Er sagte, wie ist das Urteil über die Sinna? Er sagte zu ihm, wenn du ein Kondom benutzt, dann ist das halal erlaubt. Okay. das, was er gesagt hat, spiegelt das unsere Religion wieder? Antwort: Ja oder nein? Ja, seid ihr unsicher oder was? Nein. Nein. Nein. Wenn du diese Person fragst, der diese Antwort gegeben hat, was wird er dir sagen? Ich argumentiere mit was? Mit was wird er dir sagen? Mit der Religion. Und dann wird er irgendeine Sache nehmen, die er ernster selber falsch verstanden hat, damit er das letztendlich rechtfertigen kann. Frage: Was hat er sich hier selber zugefügt? Schaden. Schaden. Er ist nicht der Religion gefolgt, aber seinem Gelüst. Und das Schlimme ist, dass der Fragesteller, der schon die Antwort eigentlich weiß, aber er geht zu diese 5 Euro Muftis, kennt ihr 5 Euro Muftis? Man zahlt den 5 Euro und kriegt eine Fatwa dafür. Er geht zu diese 5 Euro Muftis, wobei er selber weiß, dass das falsch ist, wie Leute, die auch sagen, ja, ich muss ihn fragen, ob das Rauchen erlaubt ist oder nicht. Er weiß, dass das nicht erlaubt ist. Aber er fragt nur danach, in der Hoffnung, dass dieser 5 Euro Mufti ihm was gibt, eine Fatwa nach seinem Gelüst. Allah kennt die Herzen. Und das, was diese Leute machen, haben bevor ihnen, wer schon gemacht? Die Juden. Die sind zu ihren Schriftgelehrten gegangen und sie wussten, dass eine Sache nicht erlaubt war und trotzdem haben sie sich das Okay von ihnen geholt. So nach dem Motto, jetzt wo das Okay von ihnen da ist, dann sind wir ruhig in unserem Herzen. Niemals wird er ruhig sein in seinem Herzen, denn ganz gleich, wer etwas sagt, wenn Allah etwas sagt, dann kommst du nicht mehr mit einer Person, der etwas ebenfalls sagt. Das ist unsere Religion. Wenn Allah sagt, dann gibt es niemanden mehr, wo du sagst, ja, aber Schriftsteller, Orientalist, Kapitist sagt so und so. A'udhu billah. Ist das unsere Religion? Allah subhanahu wa ta'ala, er hat das Wort. Er subhanahu wa ta'ala. Und was er dem Propheten Muhammad sallallahu alaihi wa sallam mitgeteilt hat, ist ebenfalls von Allah subhanahu wa ta'ala. Daher ist unsere Religion eine reine Offenbarungsreligion. Ob Allah eine Sache sagt oder der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wa sallam, denn der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wa sallam sagt nur das, was er von Allah azza wa jal bekommen hat. وَمَا يَنْتِقُ عَنِ الْهَوَى إِنْ وَإِلَّا وَحْيٌ يُوحَى. Und er spricht nicht aus Begierde, wer? Der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wa sallam, sondern alles, was er sagt, ist Offenbarung von seinem Herrn. Das ist die Sache, liebe Geschwister. Und so habt ihr viele Leute, auch einer sagte zu mir, seine Mutter ist zu einem gegangen und sie sagte zu ihm, ich habe Zinsgelder. Was kann ich damit tun? Dann sagte er zu ihr, was dich anbelangt, so ist das für dich haram, verboten. Aber wir wissen, wie wir das halal machen. Ja, mashallah. Hast du eine Waschmaschine in der Moschee und machst mal nicht auf Schleudergang, sondern auf Halalgang. Gibst du was in deiner Waschmaschine? Das sind Leute, die folgen was? Der Religion oder ihren Gelüsten? Und genau solche Leute, als sie angefangen haben, ihren Gelüsten zu folgen, was ist passiert? Sind die Muslime hinter solchen Leuten hergelaufen? Weil ihnen gefallen hat, was diese Leute sagen, oder nicht gefallen hat? Hä? Natürlich! Ja, nee, Allah sagt etwas, was schwer ist für mich umzusetzen. Aber ein Abgehörter, der 5 Euro bekommt für seine Fatwa, der sagt so etwas Schönes. Ja? Wie letztens eine, die ruft an im Fernsehen, da war dieser Fernsehchef, ja, mashallah, kennt ihr Fernsehchef, ja? Der kriegt $3,000 pro Fernsehsitzung und seine Fatwa sind entsprechend. Die ruft ihn an und sagt, Sheikh, ich lebe in Europa. Ja, heute doch noch, nimm eine Zwiebel. Und es fällt mir so schwer, hier mit einer islamischen Bekleidung rumzulaufen. Sheikh, was soll ich machen? Er sagt, meine Tochter, du brauchst das nicht. Allahu Akbar. A'udhu billah. Schau. Sie hat ihn zum Weinen gebracht. Wallahi, er wird für diese Fatwa Yawmul Qiyamah am Tage der Auferstehung richtig weinen. Möge Allah uns recht geben. Oder einer sagt, Sheikh. Sie haben auf einmal so Barmherzigkeit in der Stimme, wenn sie auch etwas haben wollen. Sheikh, das ist so schwer, hier alle seine Gebete zu machen. Und du weißt, hier arbeitet man, ja subhanallah, in der Zeit von Sahaba wurde nicht gearbeitet. Der Prophet Sassan selber hat gearbeitet. Du weißt, wie schwer das ist. Kann ich nicht alle meine Gebete zusammenschieben? wie die abgeirrten Schia das machen. Ja, kein Problem. Du bist in Europa. Es gibt hier kein Haram. Es gibt nur Jannah auf Erden und dann im späten Jenseits. Subhanallah, das sind abgeirrte Leute, liebe Geschwister. Und diese Leute haben dazu beigetragen, dass das Wasser verschmutzt wurde. Aber woran sollen wir uns Muslime dann halten? An den Beweis. Allah subhanahu wa ta'ala sagt, liebe Geschwister, Allah azza wa jalla sagt, أَفَمَنْ كَانَ عَلَى بَيِّنَةٍ مِّنْ رَبِّهِ كَمَنْ زُيِّنَ لَهُ سُوءُ عَمَلِهِ وَاتَّبَعُوا أَهْوَاءَهُمْ. Ist denn jemand, der sich auf einen klaren Beweis von seinem Herrn stützt? Wer sind das? Die Gläubigen oder nicht die Gläubigen? Die Gläubigen. Ist denn jemand, der sich auf einen klaren Beweis von seinem Herrn stützt, wie jemand, dem sein schlechtes Tun, seine schlechte Handlung ausgeschmückt wurde und wie diejenigen, die ihren Begierden folgen? Klarerei. Wenn du dem Beweis folgst, bist du irregehend oder gläubig? Ne? Was bist du? Gläubig. Und wenn du etwas anderes als dem Beweis folgst, hier bist du irregehend. Deswegen, liebe Geschwister, dass unsere Umma sich in verschiedene Gruppen spalten wird, ist eine Tatsache, die mit Sicherheit passiert. Das heißt, wir können dieses nicht verändern. Wir können das nicht verändern. Subhanallah al-Azim, manche Muslime sagen dir heute, wir sind alle auf dem richtigen Weg. Wir sitzen alle im gleichen Boot und dürfen uns nicht spalten. Aber heißt dieses, dass sie die Wahrheit sagen? Antwort nein, liebe Geschwister. Der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wa sallam, er sagte, تَفْتَرِقُ أُمَّتِي عَلَى 73 مِلَّةٍ. Meine Umma, meine Nation wird sich in 73 Gruppen spalten. كُلُّهُمْ فِي النَّارِ. Alle sind im Paradies, oder? Im Höllenfeuer. Hier zieht das nicht mit, alle Wege führen nach oben. Alle sind im Höllenfeuer. Illa milla wahida, außer einer einzigen Gruppe. Qalu, und die Sahaba waren schlau. Schaut mal nach, was sie gefragt haben. Und das ist ein Brief, den ich an meine Brüder und Schwestern schicke. Es gibt Leute, die kommen manchmal zu uns und die sagen uns, kannst du mir Gegenargumente gegen diese und diese und diese und diese Sekte geben? Falscher Ansatz. Schaut mal die Sahaba radiallahu anhu. Wer ist die errettete Gruppe, haben sie gefragt. Oder haben sie gefragt, wer sind die 72 Abgeirrten? Nach wen haben sie gefragt? Nach der erretteten Gruppe. Weil kennst du die errettete Gruppe, dann weißt du auch, wer die Abgeirrten sind. Er sagte, ma ana alayhi wa ashabi, auf der ich bin und meine Gefährte. Und in einer anderen Überlieferung, al-yawm, heute. Das heißt, was damals Religion war, wie Imam Malik rahimullah ta'ala sagt, ist auch heute Religion. Und was damals keine Religion war, ist folgerichtig natürlich heute auch einfach. Wallahi einfach. Frage, gab es in der Zeit von Umar ibn al-Khattab Ahbash? Hätte es sie dort gegeben. Ich hätte es mir so gewünscht. Gab es in der Zeit von Abu Bakr Hizb al-Tahrir? Jama'at al-Tabligh? Gab es all diese Gruppierung? Antwort nein. Diese Gruppierung, wallahi, wenn ihr wollt, ihr könnt das sehen, innerhalb der islamischen Geschichte, die sind alle maximal in den letzten 30, 40, 50 Jahren entstanden. Was damals keine Religion war, ist auch heute keine Religion. Ich habe euch das mal erzählt, ja, mit den Schia. Möge Allah diese Leute recht leiten. Und im Übrigen, die haben nichts mit uns zu tun. Nur damit wir Bescheid wissen. Okay, subhanallah al-Azim, einmal gab es eine Fernsehsendung, liebe Geschwister. Eine Fernsehsendung. Da sollten die Schiiten mit den Sunniten diskutieren. Und natürlich ist es klar, wer die Wahrheit trägt und wer die Falschheit in sich trägt. Im Übrigen, die Schiiten bilden nur 10% von der gesamten muslimischen Bevölkerung ab, ja? Nicht, dass man denkt, sie sind 50% und die Sunniten. Nein, von der gesamten muslimischen Bevölkerung, wenn wir sagen, es sind 1,5 Milliarden Muslime, sind nur 10% Schiiten. Warum kommen sie einem so viel vor? Ja, weil die Turbane so breit sind und weil ihre Lügen so schmutzig sind, dass sie sich über die ganze Welt verbreitet haben. Auf jeden Fall, die sind nur 10%, liebe Geschwister. Dann gab es eine Fernsehsendung, da sollten die Sunniten mit den Schiiten diskutieren. Und ich warne alle Brüder und Schwestern, dass sie diskutieren ohne Wissen. Wenn jemand diskutiert, wer ist das? Die? Wer? Die Gelehrten. Und nicht einer, der gestern noch im Kaufhaus geklaut hat. Was nicht heißt, dass wir nicht lieben, dass er jetzt auf dem Weg der Tugend Tugendhaftigkeit ist. Doch, wir lieben das. Aber seine Aufgabe ist nicht zu diskutieren, denn er hat nicht das nötige Wissen dafür. Und das leuchtet jedem ein, liebe Geschwister. Auf jeden Fall, es wurde diese Diskussion gemacht. Einer von den Schülern, von den Sunniten, er kam nicht. Später kam er in das Studio herein. Dann sagten die Schiiten, warum hast du so lange gebraucht? Warum? Wir warten schon die ganze Zeit auf dich. Er sagte, ja, schaut mal meine Schuhe, die habe ich hier bei mir. Ich weiß, in der Zeit vom Propheten sallam wurden immer die Schuhe von den Schiiten geklaut. Deswegen habe ich meine Schuhe mitgenommen. Dann haben sie gesagt, in der Zeit vom Propheten gab es gar keine Schiiten. Er sagt, ach so, dann hat sich das erledigt. Schaut mal. Krass. Krass. Was damals keine Religion war, ist heute auch keine Religion. So, da muss er auch schreit auf. Das ist auch eine frohe Botschaft für die Muslime. Schaut mal, liebe Geschwister, meine Umma wird sich in 73 Gruppen spalten. 72 gehen in das Höllenfeuer. Frage, darf jetzt noch ein Muslim kommen und sagen, wir sind alle auf dem richtigen Weg? Antwort, ja oder nein? Wer hat das bereits bestimmt, dass es zur Spaltung kommen wird? Antwort, Allah. Alles. Du kannst jetzt nicht mehr kommen und sagen, ja, wir sind doch alle und wir sind und wir lieben uns und wir möchten uns. Alles, das ist leeres Gerede. Allah sagt, dann passiert das. Der Prophet Muhammad sagt, dann passiert das, liebe Geschwister. Und in einer anderen Überlieferung, diese Überlieferung ist bei At-Tirmidhi, rahimahullah ta'ala, in einer anderen Überlieferung sagt Abdullah ibn Mas'ud, radiyallahu anhu wa arda, qala khatta Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, khatta biyad. Der Prophet Muhammad, der Gesandte Allahs, er hat einen Strich mit seiner Hand in den Boden gemacht, liebe Geschwister. Er hat einen Strich gezogen in den Boden. Qala, هَذَا سَبِيلُ اللَّهِ مُسْتَقِيمًا. Er sagte, das ist der Weg Allahs, ein gerader Weg. قَالَ ثُمَّ خَطَّ عَنْ يَمِينِ. Dann hat der Prophet Muhammad einen Strich rechts von diesem geraden Strich gemacht. وَشِمَالِ. Und auch links von diesem geraden Strich gemacht. ثُمَّ قَالَ. Dann sagte er, هَذِهِ السُّبُلْ لَيْسَ مِنْهَا سَبِيلٌ إِلَّا عَلَيْهِ شَيْطَانٌ يَدْعُوا إِلَيْهِ. An jedem Ende von diesen abgezweigten Wegen, nach rechts und nach links, sitzt an jedem Kopf ein Shaytan, der die Menschen zu seinem Weg ruft. Alle auf dem richtigen Platz? Antwort, nein. Alle befolgen den richtigen Weg von den Muslimen? Antwort, nein, liebe Geschwister. Subhanallah al-Azim, das müssen wir erstmal verstehen. Der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wa sallam sagte, Hadith bei Imam Muslim, مَنْ يَعِشْ مِنْكُمْ بَعْدِي فَسَيَرَ إِخْتِلَافًا كَثِيرًا فَعَلَيْكُمْ بِسُنَّةِ وَسُنَّةِ الْخُلَفَاءِ الْمَهْدِيِّينَ الْرَاشِدِينَ تَمَسَّكُ بِهَا وَعَدُّ عَلَيْهَا بِالنَّوَاجِذِ. Er sagte sallallahu alaihi wa sallam, wer nach mir am Leben bleiben wird, er wird viele Meinungsverschiedenheiten hören. Darum haltet fest an meiner Sunna und der Sunna meiner rechtgeleiteten Khalifen. Beißt mit euren Backenzähnen, denn in den Backenzähnen hast du die meiste Kraft. Beißt mit euren Backenzähnen darauf und ihr werdet nicht irre gehen. Subhanallah al-Azim, das ist der Schutz, den wir brauchen. Wie kann man den richtigen Weg sicher gehen, fragt der Autor. Ich habe diese Überlieferung genannt, die ist nicht in dem Buch genannt, weil sie eine klare Überlieferung ist, liebe Geschwister. Der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam hat uns hier angeraten, dass wir seiner Sunna folgen und der Sunna seiner rechtgeleiteten Khulafa und wir werden nicht irre gehen. Eine ganz einfache Lösung für uns. Einer, der auch wirklich nach einer Lösung sucht, liebe Geschwister. Das heißt, wir sind jetzt mittlerweile bei der Sunna gelandet. Dann wollen wir fragen natürlich, und viele Muslime verwenden diesen Begriff Sunna. Was bedeutet dieser Begriff überhaupt? Sunna, liebe Geschwister, bedeutet sprachlich Tariqa. Tariqa ist was im Arabischen? Ein Weg. Und wenn wir sprachlich über die Sunna sprechen, dann muss das nicht immer eine gute Bedeutung habe. Weil der Prophet Muhammad uns sagte über die Juden und Christen, ihr werdet ihnen Schritt für Schritt folgen. Und er sagte, sanana man kana qablakum. Ihr werdet denjenigen Schritt für Schritt folgen, die vor euch waren. Weil sie Gutes gemacht haben oder Schlechtes? Schlechtes. Das bedeutet, wenn wir sprachlich über das Wort Sunna sprechen, dann sagen wir, das bedeutet Weg, Dieser Weg kann ein guter Weg sein, aber auch ein schlechter Weg sprachlich. Was bedeutet das, liebe Geschwister, religiös? Religiös bedeutet das, wie die Gelehrten von den Fuqaha sagen, ما نقل عن النبي صلى الله عليه وسلم من قول أو فعل أو تقرير. Alles, was über den Propheten Muhammad صلى الله عليه وسلم berichtet wurde von seinen Worten, von seinen Taten und von seinen Entscheiden. Von seinen Worten, von seinen Taten und von seinen, was er entschieden hat, sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallam, das ist die Definition für Sunnah. Das bedeutet, wir beziehen uns bei der Sunnah auf wen? Auf den Propheten Muhammad sallallahu alaihi wa sallam. Und der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wa sallam, er wurde zu uns entsandt, damit er uns was erklärt? Den Koran. Allah subhanahu wa ta'ala, als er über den Koran sprach, er sagte, لِتُبَيِّنَ لَهُمْ, damit du ihnen den Koran erklärst. Was bedeutet den Koran erklärst? Mit deiner Sunna. Denn wir wären nicht in der Lage, den Koran zu verstehen, wenn wir die Sunna des Propheten Muhammad sallallahu alaihi wa sallam nicht hätten, liebe Geschwister. Das ist die Sunna des Propheten Muhammad sallallahu alaihi wa sallam. Alles, was er gesagt, getan und entschieden hat, was ist dann das Gegenteil von Sunna? Natürlich weiß dieses jeder, die Bidah. Okay? Und damit werden wir uns jetzt etwas beschäftigen, liebe Geschwister, weil dieses eine der wichtigsten Themen ist. Al-Hafiz ibn Kathir, rahmatullah alayh, er sagt, die Bidah in der Religion bedeutet, man ahdatha fi amrina hadha ma laysa min fahuwa radd. Derjenige, der in unsere Religion etwas hereinbringt, was nicht dazu gehört, dieser wird abgewiesen. Bedeutet, nichts dürfen wir in unserer Religion akzeptieren, was an Neuerung hereingebracht wird. Ist klar. Über welchen Weg haben wir gesprochen von Allah? Über einen geraden Weg. Wenn wir aber eine Salatplatte mischen, bleibt der Weg immer noch gerade? Antwort nein. Dann heißt es, liebe Geschwister, dass letztendlich wir dieselben Fehler machen wie diejenigen, die vor uns waren. Bis zu einer Stufe, wo sie ihre Bücher geändert haben. Möge Allah Azzawajal uns bewahren. Das bedeutet, jeder, der etwas in die Religion hereinbringt, was nicht dazugehört, der wird abgewiesen, liebe Geschwister. Und das ist die Bedeutung von der Bid'ah. Warum reden wir über die Bid'ah? Über die Neuerungen, die gemacht werden, wenn Leute sagen, ich darf diese Handlung machen, weil sie schön ist. Das ist genau dieses Argument, das viele Leute bringen heutzutage, und das ist, was Ibn Umar radiallahu anhu gesagt hat. Er sagte, kullu bid'atin dalala, walau ra'aha an-nasu hasana. Jede Bid'ah ist eine Irreführung, jede Neuerung ist eine Irreführung, auch wenn die Menschen in dieser Sache etwas Schönes sehen. Denn was hören wir heute? Wenn du sagst, warum machst du diese Tat, oh mein Bruder, dann sagt er, das ist doch was Schönes. Ist schön. Ein Argument, dass wir dieses in der Religion praktizieren dürfen? Antwort? Nein. Ich meine, schön ist auch, bevor Freitagsgebet ist, dann kommt eine Bauchtänze rein, macht ein bisschen Bellydance und so, ist auch schön. Schön. Was ist Definition von schön? Jeder hat etwas in seinem Kopf, was er schön findet. Nur, wo bleibt dann die Religion? Wo bleibt die Religion, liebe Geschwister? Daher ist es für uns Muslime entscheidend, dass wir nur Taten vollziehen, die uns im Koran und in der authentischen Sunna überliefert worden sind. Allah subhanahu wa ta'ala sagt, und das ist eine sehr gefährliche Ayah, وَقَدِمْنَا إِلَى مَا عَمِلُوا مِنْ عَمَلٍ فَجَعَلْنَاهُ هَبَاءً مَنْثُورًا. Wir werden uns ihren Taten zuwenden, sagt Allah Azza wa Jal in Surah Al-Furqan, und wir werden ihre Taten zu verwehtem Staub machen. Das bedeutet, was sie an Taten gemacht haben, werden sie nicht belohnt bekommen. Die Taten werden einfach vernichtet, ausgelöscht. Welche Taten sind das? Die Gelehrten sagen, indem sie diese Eier erklären, wir werden uns ihren Taten zuwenden und diese zu verwehtem Staub machen, zunichte machen, bedeutet, das ist eine Tat, die entweder nicht mit Ikhlas gegenüber Allah Azza wa Jal gemacht wurde, bedeutet mit Aufrichtigkeit, denn wenn du eine Tat machst, darf sie nur für wen sein? Für Allah subhanahu wa ta'ala. Oder diese Tat wurde nicht nach der Weise des Propheten Muhammad sallallahu alaihi wa sallam gemacht. Tayyib. Es gibt Leute, der macht eine Tat nach der Weise des Propheten. Zum Beispiel, einer verrichtet das Gebet. Alles richtig, was er gebetet hat. Aber seine Absicht war, für was? Für die Leute. Ria. Frage, bekommt er das belohnt, das Gebet? Antwort, nein. Sagt man, er hat dem Propheten gefolgt, ja. Aber er hat etwas Entscheidendes vergessen. Er hat etwas Entscheidendes vergessen, dass er diese Tat für niemand anderen aussah, für Allah subhanahu wa ta'ala. Das ist die erste Bedingung. Zweite Bedingung, liebe Geschwister, manche Leute, er macht eine Tat für Allah, der kommt zum Beispiel in die Moschee, und der betet. Der macht irgendein Gebet. Ein Gebet, welches wir aus unserer Religion so in der Art und Weise nicht kennen. Es kann sein, dass er dieses Gebet wirklich nur für Allah gemacht hat, aber nicht nach der Weise des Propheten Muhammad. Hier ist seine Tat genauso vernichtet wie von dem anderen, der seine Tat nicht für Allah subhanahu wa ta'ala gemacht hat. Daher haben wir zwei Bedingungen. Wenn wir jede Tat machen, dann muss diese Tat für wen sein? Für Allah subhanahu wa ta'ala und nach der Weise des Propheten Muhammad. Und das findet ihr wieder in La ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Es darf niemand mit Recht und Wahrheit angebetet werden, außer Allah. Du betest niemand anderen an, außer du gefällst niemanden, außer du beeindruckst niemanden, außer Allah subhanahu wa ta'ala. La ilaha illallah. Wa ashhadu anna Muhammadan Rasulullah. Und ich bezeuge, dass Muhammad sallallahu alaihi wasallam der Gesandte ist. Das heißt, der Weg, der dich zur richtigen Anbetung führt, ist über Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Er hat dir was beigebracht? Die Ibadat, die Anbetung gegenüber Allah subhanahu wa ta'ala. Das ist die Bid'ah, liebe Geschwister. Tayyib. Welche Gruppen der Bid'ah gibt es? Natürlich, wir haben gesagt, es ist sehr gefährlich, wenn man Bid'ah macht. Weil letztendlich, du machst doch nur eine Tat, damit du belohnt wirst. Du möchtest doch mit dieser Tat vor Allah, deinem allmächtigen Herrn, stehen. Aber wenn du diese Tat nicht nach der richtigen Art und Weise gemacht hast, nochmal die Bedingung, für Allah muss die Tat sein, nach der Weise des Propheten Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dann wirst du gar keinen Lohn bekommen. Das heißt, mit was willst du vor Allah azza wa jalla stehen? Welche Gruppen der Bid'ah gibt es, liebe Geschwister? Die Gelehrten teilen die Bid'ah in zwei Kategorien. Einmal Bid'ah Mukaffira wa Bid'ah Ghayr Mukaffira. Eine Bid'ah, die zum, was führt? Zum Kufr. Und eine Bid'ah, die nicht zum Kufr führt. Eine Bid'ah, die zum Kufr führt, eine Neuerung in der Religion. Das ist nicht nur eine Neuerung, dass man etwas Neues in der Religion hereingebracht hat. Sogar hat diese Handlung dazu geführt, dass man den Islam verlassen hat. Und die andere hat nicht den Grad, dass sie zum Kufr führt, aber sie ist trotzdem etwas Bestialisches. As Sufyan al-Thawri rahimullah ta'ala sagt, Sufyan al-Thawri rahimullah ta'ala, einer der großartigen Tabi'in, er sagte, die Bid'ah ist dem Shaitan lieber als die Sünde. Warum? Ganz einfach. Eine Person, der trinkt Alkohol. Weiß er, dass er Falsches macht? Ja oder nein? Und wenn Allah ihn recht leitet, dann verlässt er den Alkohol. Sag, nein. Aber eine Person macht Bid'ah. Weiß er hier, dass er etwas Schlechtes macht? Nein. Er steigert sich sogar hinein. Das heißt, was ist gefährlicher? Die Bid'ah oder die Sünde? Die Bid'ah. Die Bid'ah ist gefährlicher. Und hier sollten wir uns daran ein Beispiel nehmen, dass dieses eine sehr gefährliche Sache ist, liebe Geschwister. Was ist zum Beispiel eine Bid'ah, die zum Kufr führt? Wenn man zum Beispiel eine Sache leugnet, über die die islamische Umma sich einig ist. Natürlich hier hat er etwas geändert an der Religion und zudem ist dieses eine Bid'ah. Manche Leute sagen, Allah subhanahu wa ta'ala ist überall. Und im Übrigen, das sagen so viele Muslime, möge Allah uns bewahren, diese Aussage ist nichts anderes als großer Kufr. Wer wissentlich sagt, Allah ist überall, der hat den Islam was verlassen. Ist unser Schöpfer derjenige, der walayyadu billah im Schmutz von Mülltonnen ist, an schlechten Orten ist? Sie schreiben das Allah azza wa jalla zu. Allah ist außerhalb seiner Schöpfung, liebe Geschwister. Wie deutlich bewiesen ist auch im Hadith von Imam Muslim, als der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam die Jariya gefragt hat, die Sklavin, Aina Allah, wo ist Allah subhanahu wa ta'ala? Und er fragte sie dieses als erste Frage, weil dieses zum Glauben gehört. Und sie sagte, Fissama, Allah azza wa jalla ist über den Himmel. Hier ist eine deutliche Frage und eine deutliche Antwort. Und derjenige, der dieses hätte korrigieren können, hat es nicht korrigieren. Also, das bedeutet, ihre Aussage war richtig. Wo ist Allah? Sie sagte, über dem Himmel. Sah, khalas. Wie kann man dann nach so einer Aussage, nach so einer authentischen Überlieferung sagen, Allah wäre überall? Möge Allah uns recht haben. Deswegen, liebe Geschwister, derjenige, der sagt, Allah ist überall, der hat den Islam verlassen. Derjenige, der sagt, dass Allah seinen Geschöpfen ähnelt, der wal'iyadu billah hat ebenfalls den Islam verlassen. Das heißt, er hat ein Geschöpf mit was verglichen mit? Und ihm sogar zu einem Gott gemacht. Schaut mal, subhanallah, kann es abgeirrte Menschen geben, die nicht mal einen Gott von einem Menschen unterscheiden können? Antwort ja. Deswegen dankt Allah azza wa jalla, dass er uns diese Gnade gegeben hat, dass wir alhamdulillah unterscheiden können zwischen einem Gott und einem Geschöpf. Manche können das nicht. Manche können das nicht. Sagen, Jesus ist ein Gott und Gott ist Gott und der Heilige Geist ist Gott. Ja, okay. Wenn Jesus jetzt Gott angebetet hat, und das heißt ja, so heißt es ja auch in der Bibel, dann heißt es, Gott hat wen angebetet? Gott. Wo ist die Logik? Wo ist die Logik? Tayyip. Derjenige, der sagt, Allah ist überall, dieser hat den Islam verlassen. Derjenige, der sagt, Allah ähnelt seinen Geschöpfen, dieser hat den Islam verlassen. Derjenige, der Allahs Namen und Eigenschaften leugnet, mit denen Allah Azza wa Jalla sich selbst beschrieben hat im Koran, dieser ebenfalls hat den Islam verlassen, liebe Geschwister. Allahu Akbar. So leicht, ja, so leicht. Deswegen soll ein Muslim seine Religion lernen. Allah sagt im Koran, zum Beispiel, Allah subhanahu wa ta'ala, er hat Adam alayhi salam mit seinen zwei beiden Händen erschaffen. Dann gibt es Leute, der sagt dir, nein, nein, nein. Das ist auf keinen Fall Hand. Was hat denn Allah gesagt? Yani, Allah kann sich nicht ausdrücken. Allah kann sich nicht ausdrücken. Allah hat das selber im Koran gesagt. Und wallahi, ich habe sogar von einem, schaut mal, wenn Allah einem keine Gnade und Rechtleitung gibt, ich habe sogar von einem selber gehört, er sagte, das ist einer von den Ahbash, will Allah ihm rechtleiten, er sagte, derjenige, der sagt, Allah hätte eine Hand, ist Kafir geworden. Das bedeutet, er hat Allah zum Kafir erklärt. Allah selber sagt das im Koran, dass er was hat? Eine Hand. Okay, wir wissen, diese Hand ist nicht wie deine Hand. Wir wissen, diese Hand wird nicht ähnlich gemacht wie deine Hand. Aber trotzdem sagt Allah, dass er was hat? Eine Hand. Sagt er, nein, nein, das ist ganz anders zu verstehen. Ja, bitte erklär uns das. Wer erklärt den Koran? Du oder der Prophet? Du oder die Sahaba? Niemand hat was anderes gesagt. Woher hast du dann deine Erklärung? Antwort vom Shaytan, von seinem Gewiss. Möge Allah uns bewahren. Allah subhanahu wa ta'ala hat Namen und Eigenschaften, mit denen er sich selber beschrieben hat. Diese hat er, subhanahu wa ta'ala. Und derjenige, der diese leugnet, hat ebenfalls den Islam verlassen. Das ist alles eine Bid'a, die zum Kufr führt, liebe Geschwister. Dann gibt es eine andere Bid'a, die nicht zum Kufr führt. Das zum Beispiel, wenn einer eine Neuerung begeht, die nicht den Grad vom Kufr erreicht. Zum Beispiel, manche Leute sehen wir, nach jedem Pflichtgebet machen sie gemeinsam was? Dhikr und Dua. Dies ist eine Bid'a. Dies ist eine Neuerung in unserer Religion, aber es hat nicht den Grad vom Kufr. Wir sehen Leute, die versammeln sich an Plätzen, auch in Moscheen, und dann fangen sie an, Breakdance zu machen. Die Sufis, ihr kennt die Breakdancer der Nation. Immer bereit zum Tanzen. Und ihr kennt das ganze Spielchen. Diese Leute machen ebenfalls eine Bid'ah, aber diese Bid'ah erreicht nicht den Koffer, liebe Geschwister. Dann gibt es Leute, die feiern den Geburtstag des Propheten Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Es ist nur erstaunlich, dass der Prophet sallallahu alaihi wasallam selber nicht genau weiß, wann er geboren wurde, aber diese Leute wissen es. Ich finde es erstaunlich. MashaAllah. Auf jeden Fall, dann gibt es Leute, die haben Neuerungen eingeführt. Tage, an denen sie richtig fasten und richtig Koran lesen und richtig beten. Diese Tage heißen Kandil. Habt ihr davon mal gehört? Der Ursprung von diesen Tagen ist, liebe Geschwister, in Ägypten. Möge Allah subhanahu wa ta'ala den Neuerungsträger für seine Tat gerecht bestrafen. Diese Leute haben etwas Übles hereingebracht. Schaut mal, bis heute, was machen die Leute ihnen nach? Das Schlechte. Das Schlechte oder das Gute? Jeder, der eine Bid'ah einführt, diejenigen, die ihm dabei folgen, er kriegt alle Sünden von ihnen. Alle Sünden werden auf seinen Kopf getan. Dieses Kandil, liebe Geschwister, das wird auch vornehmlich bei unseren, ohne sie jetzt zu degradieren oder sonstiges, türkischen Geschwister gemacht. Diese Leute, die haben einen Tag erfunden. Es gibt ihn nicht. Dieser ist nicht bestätigt. Weder aus dem Koran und aus der Sunna. Und manche sind noch so ehrlich und sie geben es zu. Alhamdulillah, das ist schon mal ein Schritt zur Besserung. Die sagen, an diesem Tag müssen wir 20 Raka beten. Tayyib Yassidi, was passiert, wenn du 20 Raka betest? Alle Sünden werden dir vergeben. MashaAllah, einfach so. Einfach so. Schaut mal, subhanallah. Der Muslim muss wie oft am Tag beten? Dazu rufen sie nicht auf. Das ist unwichtig. Denn das ist ja nur Pflicht. Aber eine Bitte, oh, wie viel Werbung sie machen. Die nehmen Seele, ganze Seele, für 10, für 15, für 20.000 Euro, für den Geburtstag des Propheten, versammeln sie sich alle. Und wen, du gehst nicht hin, du bist ein Kerl für sie. Subhanallah al-Azim, zu den Gebeten kommen sie nicht. Die Fastentage im Ramadan machen sie nicht. Das Gute, was sie jeden Tag tun müssen, tun sie nicht. Aber an Bid'a-Tagen versammeln sie sich und sagen, derjenige, der das nicht mitmacht, ist ein schlechter Muslim. A'udhu billah. Wallahi, du bist ein schlechter Muslim, der diese neueren Tage eingeführt hat, der diese Neuerung folgt in der Religion. Wie können wir so etwas tun, liebe Geschwister, nachdem wir gehört haben, was der gerade Weg in unserer Religion ist? Subhanallah, die machen nicht ihre Pflichten, aber dann betest du 20 Raka, ja, sowieso auch meistens falsch, das Gebet, und dann erwarten sie, dass Allah ihnen alle Sünden vergeben hat. Schaut mal, wie sie sich betrügen. Natürlich, was ist, jetzt möchte ich euch nur eine Frage stellen. Warum ist das den Leuten lieber? Weil das leichter ist, so die Religion zu praktizieren, oder unser Weg? Was ist leichter? Ihr Weg. Der Weg von Dalal oder von Rechtleitung? Von Dalal. Natürlich, ich meine ganz im Ernst, ja. Da kommt eine Person, der möchte so, er möchte ein Happy End Muslim sein. Kennt ihr Happy End? So Wochenend Muslim. Ja. Jum'ah schreit er am lautesten Allahu Akbar und dann geht er nach Hause und geht wieder zu seiner Freundin zurück und nimmt seine Drogen, die er immer nimmt. Das ist leicht. Das ist leicht. Das ist ein leichter Weg. Aber was ist schwer? Dass du jeden Tag deinen Islam liebst. Das ist schwer für die Leute. Deswegen, wenn wir ihnen unseren Weg praktizieren, wenn wir unseren Weg präsentieren, den Weg von Allah subhanahu wa ta'ala, vom Gesandten sallallahu alaihi wa sallam, dann sagt er dir, ach, das ist schwer für mich. Das ist schwer für mich. Wie soll ich das machen? Wie soll ich 5-mal am Tag beten? Das ist schwer für ihn. Weil er hier der Religion folgen muss. Aber was leicht für ihn ist, ist, dass er einmal im Jahr zur Moschee geht, oder zweimal oder dreimal, und da betet er seine 20 Raka und dann hat Allah ihm alle Sünden vergeben. Oder 20 oder 10 oder was weiß ich. Das spielt keine Rolle. Die Sache ist nur die, wie man die Religion versteht. Frage, liebe Geschwister. Und ich stelle euch eine Frage. Kommt eine Person in das Paradies und ich möchte eine Antwort von euch. Diese Person hat eine Freundin, diese Person nimmt Drogen, diese Person geht in die Disco, diese Person redet schlechte Wörter, diese Person stiftet Unheil, kommt so eine Person in das Paradies, Antwort? Weiß das jeder eigentlich? Ja. Und weißt du, wann er seine Antwort findet, wenn der Todesengel kommt? Auf einmal will er den Koran lesen, mashallah. Zu spät. Zu spät. Eine andere Person, er betet, er fastet, er fürchtet Allah, er tut das Gute, er lässt das Schlechte, wo kommt so eine Person hin? In das. Jeder weiß das. Das weiß die Fitra. Da brauchen wir uns nicht zu betrügen. Da brauchst du nicht einmal im Jahr zur Moschee zu gehen und sagen, das ist mein Tag, der beste Tag. Heute vollende ich meine Religion an diesem Tag. Ach, ich betrüge dich nicht selber. Und Schwester, betrüge dich nicht selber. Der Islam, wir haben das doch vorhin gesagt, warum identifizierst du dich mit einer Religion, die du nicht praktizierst? Warum? Daher, dieses gehört nicht dazu, diese Kandiltage und was die Leute heutzutage alles machen, liebe Geschwister, das sind alles Bid'a-Tage und sie haben das eingeführt. Okay. Natürlich, diese Leute, die Bid'a machen, die sagen dir, wir machen Anbetung zu Allah, wir machen Ibadah. Wo ist die Bid'a in ihren Taten? Die Gelehrten unterscheiden zwei Punkte hier, liebe Geschwister. Einmal, dass sie eine Ibadah erfinden, eine Anbetung erfinden, die es gar nicht gab. Die es weder in der Zeit des Propheten sallallahu alaihi wasallam gab, noch in der Zeit der Sahaba radiallahu anhu, wie zum Beispiel der Geburtstag des Propheten sallallahu alaihi wasallam. Der Prophet sallallahu alaihi wasallam hat ihn nicht gefeiert. Wir könnten hier eigentlich zu Ende machen. Noch hat ihn Abu Bakr gefeiert. Noch Umar. Noch Uthman. Noch Ali. Frage, haben diese Leute mehr die Religion gelebt oder du? Wer? Die haben das nicht gefeiert. Dann sagte die, ja, ich liebe besonders den Propheten sallallahu alaihi wasallam. MashaAllah, mehr als Abu Bakr. Allahumma barik. Du liebst den Propheten sallallahu alaihi wasallam mehr als Abu Bakr. Wallahi, das ist komisch, dass wir so etwas hören. Yani, du liebst den Propheten sallallahu mehr als Abu Bakr? Wer hat so etwas gesagt, liebe Geschwister? Wer traut sich, so eine Aussage zu machen? Wallahi, ich bin nicht mal der Fußnagel wert von Abu Bakr. Radiallahu anhu wa arda. Das waren die besten Menschen nach dem Propheten sallallahu. Wenn überhaupt jemand den Propheten sallallahu geliebt hat, dann waren sie es. Eine richtige Liebe, liebe Geschwister. Aber subhanallah, er liebt den Propheten sallallahu mehr als Abu Bakr. Natürlich, dass ein Irre geht. Das bedeutet, diese Leute, sie erfinden eine Ibadah in der Religion. Natürlich, das gehört nicht zur Religion. Und sagen, dieses bringt uns Allah subhanahu wa ta'ala näher. Wie zum Beispiel die Sufis. Die treffen sich, muss jetzt nicht in der Moschee sein, das machen sie auch außerhalb. Und dann wackeln sie ordentlich mit den Köpfen. Und tanzen dabei und singen dabei und machen, manche, die schweben schon geradezu. Der ist 60 Jahre, der schwebt richtig. Sagst du ihm, Achi, was hat dir diese Tat gebracht? Er sagt, ich bin ruhig im Herzen. Subhanallah, bei Bid'ah wirst du ruhig im Herzen? Wallahi, da grollt mein Herz erst recht. Wenn ich wüsste, ich hätte eine Tat, aber schaut mal, Subhanallah, das ist das Irregehen und das sollten wir genau verstehen. Es gibt Leute, der sagt dir, ich krieg durch diese Tat Ruhe im Herzen. Frage, kannst du durch eine Tat Ruhe im Herzen bekommen, wenn sie nicht bestätigt ist vom Koran und Sunna? Antwort? Nein, das heißt, diese Ruhe, die er hat, ist eine trügerische Ruhe. Eine trügerische Ruhe. Wie einer, der sitzt manchmal, der sagt, du sagst ihm, warum machst du so lange Dhikr? 2-3 Stunden, er sagt, ja, ich muss erstmal 1000 Mal Dhikr für meinen Chef machen. Und dann die nächsten nach den 2000 sind für mich. Mama schau. Hat dein Chef keine eigenen Hände, das erzählen kann? Hat er keine Zunge? Der sagt für meinen Chef. Natürlich, diese Leute haben eine besondere Beziehung zum Chef, wenn ihr versteht, was ich meine. Der ist schon fast ihr Vermittler. Möge Allah Azza wa Jalla uns bewahren. Deswegen, es gibt Leute, die erfinden eine eigene Ibadah in Anführungsstrichen, weil das keine Anbetung ist, die unser Islam erlaubt. Aber sie sagen, dieses wäre eine Anbetung und sie würden sich damit Allah subhanahu wa ta'ala, sie würden damit Allah subhanahu wa ta'ala näher kommen. Das ist der erste Dalal, die eine Gruppe. Die zweite Gruppe, liebe Geschwister, sie nehmen schon eine Anbetung, die ihre Fundamente in Koran und Sunna hat. Ja, stimmt. Zum Beispiel Koran lesen. Ist das bestätigt, dass wir Koran lesen sollen? Antwort? Ja. Okay. Teil. Aber ist bestätigt, dass du den Koran liest auf Tote? Antwort? Nein. Guck mal, wie diese Leute sind. Und das ist eine sehr gefährliche Art. Ja, diese Leute sind sehr gefährlich. Der sagt dir, warum verbietest du etwas, wo der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam uns gesagt hat, derjenige, der einen Buchstaben vom Buche Allahs liest, so bekommt er 10 Hasanat. Warum verbietest du uns das? Ja, du bekommst 10 Hasanat für jeden Buchstaben, den du liest, aber nicht auf Tote. Schaut mal, der bringt etwas, sagt, das ist doch begründet in Koran und Sunna. Es gibt einen Beweis dafür. Richtig, es gibt einen Beweis dafür. Aber nicht nach deiner Art und Weise. Das ist das Gefährliche. Oder andere Leute, liebe Geschwister, der kommt und der betet das Jum'a-Gebet. Okay? Der betet das Jum'a-Gebet. So, jetzt haben wir manche Leute, was machen die nach dem Jum'a-Gebet? Die beten nochmal das Dhuhr-Gebet. Sagst du, was macht ihr da? Er sagte, ja, wir sind nicht sicher, ob unser Jum'a-Gebet angenommen wurde. Dann sagen wir ihnen, Achi, wir sind über kein Gebet sicher, dass Allah das angenommen hat. Wir wissen das nicht. Nur Allah weiß, ob er unser Gebet angenommen hat oder nicht. Sag, wissen wir, ob Allah unser Gebet angenommen hat? Wir wissen das nicht. Das weiß nur Allah. Wir können nur sagen, ob ein Gebet gültig ist oder nicht. Also was macht er nach dem Jum'a-Gebet? Legt er nochmal richtig seinen Motor los und betet das Dhuhr-Gebet. Bid'ah oder nicht Bid'ah? Bid'ah. Der hat etwas hereingebracht, was nicht dazugehört, liebe Geschwister. Aber er sagt dir, das Salat al-Dhuhr ist doch begründet in... Wo? Wo ist es begründet? Natürlich, es gibt 5 Gebete. Eins davon ist das Dhuhr-Gebet. Dann sagt er dir, es ist doch begründet. Das sind die Gefährlichen. die nehmen eine Sache, die eigentlich begründet ist in Koran und Sunna, aber sie legen diese Sache an ihrem falschen Platz. Mafhum? Habt ihr das verstanden? Das ist sehr wichtig. Ein Beispiel. Udhiya. Okay? Das Schlachtfest. Gibt es einen bestimmten Tag, wann man schlachten geht? Jetzt nicht für Fleisch, sondern als Anbetung zu Allah subhanahu wa ta'ala. Gibt es einen bestimmten Tag? Ja oder nein? Ja. Eid al-Adha hat einen bestimmten Tag. Richtig. So. Kannst du jetzt das heute zum Beispiel machen? Oder morgen? Ja, aber dann kommt einer zu dir und sagt dir, du kannst das heute nicht machen. Er sagt dir, das gibt's doch in der Religion. Richtig, aber nicht heute und nicht morgen. Das heißt, sie nehmen eine Sache, die begründet ist in der Religion, aber legen sie an ihren falschen Platz. Habt ihr das alle verstanden? Das ist sehr wichtig, liebe Geschwister. Davon sollte sich ein Muslim nicht abirren lassen. Fein. Zum Schluss, was ist die Konsequenz bezüglich der Bid'a in der Anbetung? Und hier unterscheiden die Gelehrten zwei Dinge, liebe Geschwister. Einmal, es gibt eine Sache, die eine Anbetung komplett zunichte macht. Das bedeutet, wenn man etwas getan hat, was Bid'a ist, dann ist die gesamte Anbetung, diese Ibadah, die er gemacht hat, zunichte. Zum Beispiel, einer kommt zum Jum'a-Gebet und Jum'a-Gebet sind wie viele Raka'a? Sind 2 Raka'a. Er sagt, heute bin ich gut drauf. Heute habe ich so viel Geld bekommen, ich werde 3 Raka'a beten, als Dank für Allah. So, jetzt betet er 3 Raka'a, sein gesamtes Jum'a-Gebet ist zunichte. Okay? Sein gesamtes Gebet ist zunichte. Das ist eine Weise. Dann gibt es andere Taten, da ist nicht deine gesamte Ibadah zunichte, sondern nur das, wo du mehr gemacht hast, als du solltest. Der Prophet Muhammad s.a.w. sagte, wer auch immer etwas hinzufügt, bedeutet zum Wudu. Denn wie oft waschen wir maximal unsere Körperglieder? 3-mal. Wer auch immer etwas hinzufügt, hat sich etwas Schlechtes angetan, er hat übertreten und tat Unrecht. Das bedeutet, alles, was du über 3-mal wäschst, wirst du belohnt dafür oder nicht? Aber ist deine gesamte Ibadah zunichte? Antwort? Nein. Sondern nur das, worin du übertreten hast. Okay? Deswegen unterscheiden wir in diesen Taten. Eine Tat, die macht deine gesamte Anbetung zunichte. Jum'a-Gebet mit 3 Raka'a. Dhuhr-Gebet mit 5 Raka'a. Das macht deine gesamte, oder du lässt 1 Raka'a weg, weil du gerade nicht so in Stimmung bist für das Gebet. Dann sagst du, mach jetzt statt 4 Raka'a 3 Raka'a. Dann gehst du nach Hause, dein ganzes Gebet ist ungültig. Natürlich. Okay? Und dann gibt es manchmal Anbetung, da überschreitest du, übertrittst du und nur dieser Teil wird ungültig sein. Wallahu ta'ala, a'la wa a'lam. Habe ich etwas Gutes gesagt? Ist es von Allah? Habe ich etwas Schlechtes gesagt? Ist es von mir und von Ash-Shaytan? Möge Allah subhanahu wa ta'ala mir vergeben. Subhanallah wa bihamdik. Ashhadu an la ilaha illa ant. Astaghfiruka wa atubu ilayk. Liebe Geschwister, das war jetzt wie gesagt der Unterricht, den wir heute gemacht haben, und der ist sehr, sehr wichtig, inshallah ta'ala, weil letztendlich geht es um deine und meine Taten, lieber Bruder und liebe Schwester. Wenn wir nicht wissen, kann man die Kinder ein bisschen zur Ruhe bringen, inshallah. Wenn wir nicht wissen, ob unsere Taten richtig oder falsch sind, dann heißt es, dass wir vielleicht jahrelang Taten gemacht haben, die zunichte sein werden. Und das ist doch die größte Katastrophe. Dass wir denken, wir werden in das Paradies kommen mit unseren Taten, aber tatsächlich wird Allah Azza wa Jal diese Taten zunichte machen. Wie gesagt, liebe Geschwister, wir haben noch 3 ganze Unterrichte und dann beenden wir dieses schöne Büchlein. Das nächste Mal reden wir, inshallah ta'ala, über die Sahaba radiallahu anhum, ihre Stellung und was sie in der Religion für einen Wert haben. Barakallahu fikum wa jazakum allah khair. Erstmal, wenn es Fragen gibt, Fragen, liebe Geschwister, zu dem Thema. Fragen zu dem Thema, inshallah ta'ala. Wenn man von einem Bruder eine Tat angesprochen wird, die man nicht kennt, nein, wie kann man mit da verfahren? Das ist eine gute Frage. Wenn man zum Beispiel bei jemandem eine Tat sieht, die man nicht kennt, was tut man hier? So ein Beispiel war bei Abu Musa al-Ash'ari, radiallahu anhu wa arda. Die Überlieferung ist bei Ad-Darimi und Al-Haytham rahmatullah alayhi sagt, sie ist sahih. Abu Musa al-Ash'ari ist in die Moschee gegangen und er hat Leute gesehen, die haben mit Kieselsteinen, subhanallah, alhamdulillah, la ilaha illallah, 100 Mal gezählt. Er sagte zu Ibn Mas'ud, als er zu ihm nach Hause kam, um nach dieser Tat zu fragen, er sagte, alles Lob gebührt Allah, ich habe nichts anderes gesehen, als dass diese Leute eine Ibadah machen. Aber mir hat nicht gefallen, was sie getan haben. Das bedeutet, ich bin mir nicht sicher, ob das richtig ist. Also was hat er getan? Er hat jemanden gefragt, der mehr Wissen hat. Das heißt, wir fragen eine Person, der Wissen hat, ob diese Tat richtig ist oder nicht. Das heißt, nicht immer, wenn wir eine Tat nicht kennen, dass sie auch nicht bestätigt sein muss. Doch, es gibt viele Taten, die wir vielleicht nicht kennen, aber die trotzdem bestätigt sind, liebe Geschwister. Daher müssen wir erstmal einen wissenden Mann fragen und wir dürfen nicht vorschnell sein und urteilen, wie manche Abgehörte das machen. Na, verdammt. Ich wollte fragen, jetzt man ist in der Moschee, man sieht einen Bruder, das ist zum Beispiel auch ein etwas älterer Bruder, und der macht eine Bitte, weil er das halt sein ganzes Leben lang praktiziert und dann das umgekehrt. Und jetzt sollte man abwägen, dass das vielleicht mehr Schaden bringen könnte, oder sollte man einfach zu ihm gehen? Nein, die Sache ist jetzt so, liebe Geschwister, es gibt manchmal Situationen, da braucht man Hikma, da braucht man Weisheit, eigentlich in jeder Situation. Aber besonders, wenn es auch um ältere Personen geht. Denn ihr wisst, die älteren Personen, je älter sie werden, umso sensibler werden sie wieder. Na? Und wenn wir zum Beispiel bei einer älteren Person etwas sehen, der etwas Falsches macht, dann gehst du nicht zu ihnen hin, wie manche, die keine Hikma haben, und sagst, ach, ich fürchte Allah, was machst du da? Und spuckt ihn noch an. A'udhu billah. Sondern hier haben wir ein Beispiel von den Enkeln von wem? Vom Propheten Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Al-Hassan und Al-Hussein. Diese haben einmal einen alten Mann gesehen, dass er falsch Wudu gemacht hat. Was haben sie gemacht? Sie sind nicht zu ihm hingegangen und haben ihm gesagt, du bist falsch, sondern sie haben ihm gesagt, schau mal, wir diskutieren gerade untereinander, das heißt wir beiden kleinen Jungs, wer von uns den Wudu richtig gemacht hat. Kannst du als Schiedsrichter fungieren und uns korrigieren? Dann hat er gesehen, wie sie Wudu machen, und zum ersten Mal hat er das gesehen. Das war überhaupt nicht die Art und Weise, wie er das gemacht hat. Dann hat er zu ihnen gesagt, Wallahi, zum ersten Mal habe ich heute den Wudu gelernt. So haben sie das gemacht. Guck mal, ohne ihn zu beleidigen, ohne ihn Schaden zuzufügen, ohne seine Gefühle zu verletzen, dass man das mit Hikma macht. Okay? Und mit Hikma heißt auch, dass du zum Beispiel, wenn du siehst, eine Person, der macht etwas falsch, dann gehst du hin, und manche Leute haben heute eine schlechte Methodik. Die haben die Sieger- und die Verliererfahne immer bei sich. Kennt ihr das? Das heißt, in seinem Gespräch möchte er unbedingt als was hervorgehen? Als Sieger. Frage, korrigieren wir Leute, damit wir als Sieger dastehen? Oder korrigieren wir Leute, damit sie das Richtige in der Religion tun? Das Richtige in der Religion tun. Einmal hat Abu Hanifa, rahmatullah alayh, er hat seinen Sohn gerufen, er hat ihm gesagt, du diskutierst mir zu viel. Dann sagte Abu Hanifa, nein, du tust das nicht mehr. Schau, wenn ich mit einer Person diskutiere, dann senke ich meinen Blick auf den Boden. Aus Angst davor, dass wenn ich die besseren Argumente habe, dass dieser die Freude in meinen Augen sieht und deswegen nicht mehr die Wahrheit annimmt. Frage, hat er seine Diskussion für Allah gemacht? Das ist der Unterschied. Aber heute, weil wie einer zu mir einmal kam, er sagt zu mir, Abul Barak, kannst du nicht den und den dissen? Ich sage, was? Er sagt, dissen? Was dissen? A'udhu billah. Wer hat uns sowas beigebracht? Wenn wir Leute dazu bringen wollen, dass sie das Richtige machen, dann deswegen, damit sie was Richtiges in der Religion machen. Damit wir sie vor Schaden bewahren. Nicht damit wir die Siegerflagge hoch und sagen, ha, war ich toll. A'udhu billah. Das heißt Ujub. Ujub auf Arabisch, dass man sich selbst gefällt. Das macht deine Tat auch zunichte. Al-Ujub macht deine Tat zunichte, dass du dir ganz toll vorkommst, wie du mit ihm diskutiert hast, welche Einwände du gebracht hast. Du sagst, MashaAllah, nimm das doch nochmal auf. Wir haben es zwar nicht gesehen, aber wir machen es nochmal, die ganze Diskussion. Wallahi, ja, so bin ich. Möge Allah uns bewahren. Deswegen muss man das richtig verstehen, liebe Geschwister. Na, Vater, bitte schön. Erstmal vielen Dank für den Unterricht. Danke. Ich habe über Sekten geredet und sind die Maturidis und die Ascharis auch eine Sekte oder sind das ganz normale, so wie wir normal so? Nein. Der Bruder sagt, diejenigen, die von der Richtung von Maturidiyah sind und die Asha'ira, wie ist das mit ihnen? Unsere Religion, nochmal, dass man das versteht, liebe Geschwister. Unsere Religion ist Koran und Sunna. Alles, was damit übereinstimmt, nehmen wir an. Alles, was dagegen ist, lehnen wir ab, ganz gleich, wie die Leute sich nennen. Ganz gleich. Warum? Weil, schaut mal, das ist auch ein Merkmal, wie ihr Sekten erkennen könnt. Möge Allah Azzawajal uns immer auf dem geraden Weg befestigen. Die Leute der Sekte nennen sich immer nach was? Nach Person. Nach Person. Habt ihr verstanden? Habt ihr verstanden? Teil. Frage. Okay, wer ist der beste Mensch? Und zweifelsohne. Der Prophet Sassana. Dürfen wir uns Mohammedaner nennen? Ja oder nein? Aber er ist der beste Mensch. Dürfen wir uns Mohammedaner nennen? Dann würden wir dasselbe machen wie die Christen. Wir sind keine Mohammedaner. Und leider manche abgeirrte Muslime, möge Allah ihnen Wissen geben, der sagte, ich bin Mohammedaner. Wir sind keine Mohammedaner, wir sind Muslime, Allah Ergebene. Denn Mohammedaner ist so, als ob du sagst, unsere Religion ist nur zu praktizieren über Mohammed sallallahu alaihi wasallam. Mohammed sallallahu alaihi wasallam ist tot. Aber wer ist der ewig Lebende? Allah subhanahu wa ta'ala. Allah ist der ewig Lebende. Deswegen, wir nennen unsere Religion nicht nach Namen. Das ist ein großer Fehler, den manche Leute machen. Und die haben das gemacht. Bei den vielen. Ahbash hat das gemacht. Die haben ihren Namen aufgrund von einem bestimmten Führer. Hizb al-Tahrir haben das gemacht. Sie haben einen bestimmten Führer. Jama'at al-Tabligh haben das gemacht. Sie haben einen bestimmten Führer. Wenn du diese ganzen Leute studierst, sie haben letztendlich sich Führer genommen und haben diese Leute als Maßstab für die Religion genommen. Wir akzeptieren keinen anderen Namen als Muslim. So hat Allah uns genommen. Walhamdulillah, das sagen wir mit Stolz. Deswegen, wer uns benennen würde nach irgendwelchen Namen, das ist falsch. Wenn er falsche Glaubensinhalte hat, dann ist das falsch. Dann dürfen wir nicht ihm dabei folgen. Denn wir fragen nicht kein Muslim. Und das ist ein Ijma' aller Gelehrten. Wir sagen nicht, ob eine Person X und Y das sagt, sondern wir fragen, was sagt Allah und was sagt der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Beweis, es kam eine Person zu Abu Hanifa rahmatullahi alaihi. Es gibt auch ein kleines Büchlein von uns, der heißt Der Weg des Verstehens der Religion. Da habe ich alle Überlieferungen erwähnt. Eine Person kam zu Abu Hanifa rahmatullahi alaihi und er sagte zu ihm, was, wenn ich eine Aussage von Allah habe und eine Aussage von dir? Dann sagte Abu Hanifa, nimm die Aussage von Allah. Er sagte, was, wenn ich eine Aussage von dem Propheten sallallahu alaihi wasallam habe und von dir? Er sagte, nimm die Aussage vom Propheten sallallahu alaihi wasallam. Was ist, wenn ich eine Aussage von einem Sahabi habe und eine Aussage von dir? Er sagte, nimm die Aussage vom Abu Hanifa, ein wissender Mann oder kein wissender Mann? Natürlich. Das heißt, niemand darf bevorzugt werden von Personen über unsere Religion. Denn Allah sagt, der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam und die Sahaba radiallahu anhum, die sind im Gesamten ein Beweis in unserer Religion. Somit kann niemand mehr kommen und uns nach X und Y nennen. Ja, wie lang ist die Geschichte des Islam? 1400 Jahre. Es gab Leute, die haben darin Gutes gemacht und es gab Leute, die haben darin Schlechtes gemacht. Es gab Leute, die haben darin wissentlich Schlechtes gemacht und es gab Leute, die haben unabsichtlich, weil sie bestimmte Sachen falsch verstanden haben, Schlechtes gemacht. Aber letztendlich, unser Maßstab ist, was Allah und sein Gesandter sagen. Das ist unser Maßstab. Dazu noch? Ja, das habe ich ja mit seinem Maturidi diskutiert. Und er meinte zu mir irgendwie, dass Tote hören können. Nein. Und das habe ich auch in meiner Moschee gefragt, also in der Spandau. Nein. In der Moschee und die haben mir auch gesagt, ja. Nein. Ich denke halt nicht einfach und ich wollte nochmal deine Meinung. Der Bruder sagte, er hat mit jemandem geredet, der sich einer bestimmten Gruppe zuschreibt. Und dieser sagte zu ihm, die Toten können hören. Natürlich, er hat eine Absicht, wenn er das sagt. Was denkt ihr, welche Absicht? Na, dass man die Tote bitten kann. Auf jeden Fall. Allah subhanahu wa ta'ala sagt in Surah Al-Baqarah, Allah azza wa jalla sagt in Surah Al-Baqarah, وَلَا تَقُولُوا لِمَنْ يُقْتَلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتِ بَلْ أَحْيَا. Und sagt nicht über diejenigen, die tot sind, dass sie wirklich tot sind, sondern sie sind lebendig. Das heißt, sie leben. Was bedeutet diese Ayah? Eine Ayah können wir nicht verstehen, wie wir verstehen wollen, sondern der Koran, wie Allah subhanahu wa ta'ala sagt, hat eindeutige Ayah und hat mehrdeutige Ayah. Das ist was für eine Ayah? Eine mehrdeutige Ayah. Lass uns zu anderen Ayah zurückkehren. Allah subhanahu wa ta'ala sagt zum Propheten Muhammad sallallahu alaihi wa sallam, innaka mayyit wa innahum mayyitun. Du wirst sterben und sie werden sterben. Was bedeutet das? Jeder wird sterben. Aber die Shuhada, die Märtyrer, die auf dem Weg Allah subhanahu wa ta'ala fallen, ihre Seelen werden in Form von grünen Vögeln im Paradies sein. Aber ihre Körper sind, sind tot. Natürlich, was machen diese Leute? Und Allah subhanahu wa ta'ala sagt doch im Koran, wir haben nie einer Person vor dir das ewige Leben geschenkt. Zu Muhammad sallallahu alaihi wa sallam. Wir haben keiner Person vor dir das ewige Leben geschenkt. Was heißt das? Dass jede Person stirbt. Allah subhanahu wa ta'ala sagt, kullu nafsin dha'iqatul maut. Jede Seele wird den Tod kosten. Sind das eindeutige Ayat? Okay. Was machen diese Leute, die Krankheit im Herzen haben, um sich eine Tür offen zu halten? Sie kehren zu den mehrdeutigen Ayat. Jetzt schon zum Beispiel, hier könnte man die Leute zu dem ziehen, was man als Krankheit in seinem Herzen hat. Aber die eindeutigen Ayat sind deutlicher. Deswegen sagen die Gelehrten, wenn eine Person mit einer mehrdeutigen Ayat kommt, dann sagst du die eindeutige Ayat. Jetzt manche Leute, die sagen dir von Surah Al-Baqarah, selbst die Christen, die kommen, auf einmal glauben sie an den Koran, die sagen, Allah sagt doch in Surah Al-Baqarah, sagt er dir, in der Ayat 62 ist das, ich weiß nicht, 62? 62 mit inna alladhina amanu walladhina hadu wa nasar, ist 62? Okay, auf jeden Fall. Die sagen dir, Allah sagt im Koran, wahrlich diejenigen, die gläubig sind, und die Juden, und die Christen, und die Sabäer, wer auch immer an Allah und den jüngsten Tag glaubt und Gutes tun, sie brauchen nicht traurig zu sein und nicht ängstlich zu sein. Jetzt kommen sie sogar mit dieser Eier und sagen dir, auch die Juden und Christen kommen in das. Jetzt, wenn man die Eier nicht kennt, könnte es so äußerlich wirken? Antwort? Ja oder nein? Allah sagt wahrlich, diejenigen, die glauben, und die Juden, und die Christen, und dieser Bär. Könnte man so glauben? Ja. Aber was sagt Allah in einer anderen klaren Eier? Inna dina inda Allah. Al-Islam. Wahrlich, die Religion bei Allah ist der Islam. Wa man yabtari ghayra al-Islam dina fala yuqbala min. Und derjenige, der etwas anderes begehrt als den Islam, nimmer wird es von ihnen angenommen. Eindeutige Eier? Aha. Siehst du, was manche Leute machen, wenn sie Krankheit haben? Sie nehmen eine mehrdeutige Ayah, die man verschieden interpretieren könnte, obwohl die eindeutigen Ayah diesbezüglich klar sind. Wer macht das? Allah subhanahu wa ta'ala sagt über diese Leute, die streben nichts anderes als Fitna an. Ibtira al-Fitna wa ibtira al-Ta'wili wa ma ya'lamu ta'wilahu illa Allah. Diese Leute, die streben die Fitna an. Diese, sie wollen Leute in die Irre bringen. Und das können sie auch, Leute, die kein Wissen haben. Mal vor? Ah, und zwar die Wie ist das mit der Gebetskette? Ist dieses eine Bid'ah in unserer Religion oder nicht? Die muslimischen Gelehrten haben unterschiedliche Ansichten. Manche sagen, dieses ist eine Neuerung, weil wir dieses nicht kennen. Natürlich, diese Gelehrten, die sagen, das ist eine Neuerung, die haben die Überlieferung nicht als authentisch gesehen, wo die Sahaba auch mit was mit Dattelkernen gezählt haben. Das war der Grund, warum sie das. Andere Gelehrte sagen, dieses ist ein Mittel und keine Neuerung, wie das Mikrofon zum Beispiel. Okay? Aber das Bessere ist, das zu verlassen, inshallah. Nein. Und zwar, ich habe auch noch mit jemandem geredet, und diese Gebete machen wollte er immer überzeugen davon, dass man es auch macht. Und er sagt zu mir, dass auch mal, was er nochmal gesagt hat, ja, es gibt, was für eine schöne Bitte. Nein. Ich habe sowas gesagt, mal zu ihm. Nein. Ja, es gibt eine Überlieferung. Umar ibn al-Khattab sagte, ni'ma al-bid'a hadihi. Jetzt müssen wir aber die Geschichte dazu kennen. Und das ist genau das. Leute, die Krankheit im Herzen haben, wie sie andere in die Irre führen. Schaut mal. Wir haben gesagt, eine Anbetung ist nur eine Anbetung, wenn wo ihre Grundlagen sind in Koran und Sunna. Okay? Der Prophet s.a.w. Hadith bei Bukhari und Muslim, er kam im Tarawih, im Ramadan, ein paar Tage heraus zu den Muslimen und führte das Gebet an. Das waren 3 Tage. Am 4. Tag warteten die Muslime, aber er kam nicht mehr heraus. Warum? Aus Angst, dass Allah dieses Gebet zur Pflicht macht. Dann. Frage, jetzt erstmal das Gebet an für sich. Finden wir das in einer Grundquelle von unseren Grundquellen? Antwort. Was der Prophet s.a.w. gebetet hat. Haben wir das wiedergefunden oder nicht? Was war der Grund, warum der Prophet s.a.w. es nicht mehr gebetet hat? Weil er nicht für uns diese Erschwernis haben wollte. Ah, sehr schön. Schau. Der Prophet s.a.w. ist gestorben. Kann jetzt noch etwas zur Pflicht gemacht werden? Nicht mehr. Umar ibn al-Khattab, er hat gesehen, dass in dieser Zeit die Leute in verschiedenen Gruppen das Gebet gebetet haben. Aber er hat sich zurückerinnert. Der Prophet s.a.w. hat doch von uns allen vorgebetet. So, was hat er gesagt? Er sagte, was für eine schöne Neuerung das ist. Er meinte das sprachlich, weil jetzt beten endlich alle wieder hinter einem Imam. Verstehst du? Das ist die Sache. Frage, war das eine erfundene Tat, die Omar gemacht hat? Antwort? Das heißt, die hatte ihren Ursprung wo? Schau mal, wie leicht sie mit Wörtern spielen. Und das ist das Gefährliche. Also eine Zeit lang war kein Imam, und dann kam wieder ein anderer. Richtig, es ging nur darum. Der Prophet s.a.w. hatte Angst, wie er es sagt, dass dieses zur Pflicht für uns gemacht wird, das Gebet. Aber als er gestorben ist, konnte es ja nicht mehr, weil die Zeit der Offenbarung ist geendet. Und Umar ibn al-Khattab hat diese Sunna wiederbelebt. Und jetzt schau mal den Unterschied zwischen, weil manche bringen dir diesen Hadith, derjenige, der eine Sunna erfindet. Das ist total falsch übersetzt. Das heißt, derjenige, der eine Sunna wiederbelebt. Guck mal den Unterschied. Erfindet und wiederbelebt, 2 verschiedene Wörter. Erfindet bedeutet aus dem nichts, ohne vorhergehendes Beispiel. Aber was bedeutet wiederbelebt? Das heißt eine Sache, die schon da war, einfach nur ins Leben zu rufen. Das ist der Unterschied. Wallahu ta'ala ala wa ala. Fangen wir mit den Frauen an, inshallah ta'ala. Würden die Überschriften der Suren im Koran al-Karim auch so offenbart wie die Suren? Oder wie sind im Namen der einzelnen Suren entstanden? Barakallahu fiq wa fiqi barakallahu. Nicht jede Sura, die so genannt ist, zum Beispiel. Sura al-Tauba hat auch den Namen Sura. Sura Bara. Oder andere Sura, die tragen den Namen, wie wir sie jetzt im Koran lesen, aber sie haben noch andere Namen. Insofern gibt es mehrere Namen für bestimmte Sura. Und dies ist kein Problem, inshallah. Dann fragt die Schwester, Assalamu alaikum, alaikum salam, rahmatullahi wa barakatuh, ist es erlaubt, Kleidung für Säuglinge zu kaufen, wo Tierkartons da drauf sind? Wir unterscheiden. Was Bilder sind, das sollen die Kinder nicht tragen, liebe Geschwister. Aber diese Cartoons, diese Fantasiefiguren, die es eigentlich so in der Realität nicht gibt, das ist kein Problem, wie Sheikh Ibn Uthaymeen rahimahullah ta'ala gesagt hat, weil das nicht wieder die Schöpfung wiedergibt. Weil es nicht die Schöpfung wiedergibt. Nein. Wenn man erschöpft ist, darf man Maghrib und Isha zusammen beten? Ja, wenn du es brauchst, dann betest du Maghrib und Isha zusammen mit einer Bedingung, du gehst danach gleich schlafen. Nicht das, was wir heute sehen. Der schiebt Maghrib und Isha zusammen und dann guckt er die ganzen Teile von Bab al-Hara, ja? Oder von Muhammad. Möge Allah uns bewahren. Wenn du das machst, diese Erleichterung in Anspruch nimmst, weil du wirklich dich müde fühlst, kein Problem. Aber du gehst auch danach gleich schlafen. Inshallah. Was für einen Ring hat der Prophet s.a.w. getragen und an welchen Finger? Der Prophet Muhammad s.a.w. hat einen Silberring getragen, der ein, jetzt müsst ihr mir helfen, wie heißt das? Siegel. Ein Siegel hatte. Der ein Siegel hatte. Weil der Prophet s.a.w. hat das mit Grund getragen. Denn was hat er mit diesem Siegel gemacht? Gestempelt. Gestempelt. Na, ihr wisst, der Prophet sallallahu alaihi wasallam war ein Analphabet gewesen. Der Prophet sallallahu alaihi wasallam war ein Analphabet gewesen und er hat der ganzen Umma das Beste beigebracht. Allah, sallallahu alaihi wasallam. Allah, Allah. Das ist ein Wunder, liebe Geschwister. Auf jeden Fall, dieser Ring, der Prophet sallallahu alaihi wasallam hat ihn getragen, man darf ihn tragen, entweder am, in der linken Hand, am kleinen Finger, oder in der rechten Hand, am kleinen Finger. Was den Zeige- und Mittelfinger anbetrifft, so ist das Makro. Also, das bedeutet, nicht, dass ihr was Falsches denkt, ja? Nur, ich zeige euch das, inshallah. Diese beiden Finger, daran ist es Makro. Aber an diesen beiden Fingern ist das beliebt. Wer eine nimmt das auf und macht ein Video darauf? Dieses ist Sunna, inshallah ta'ala, und dieses ist Makro. Mashallah, ihr seid so barmherzig sein. Du meinst ja, dass 72 Gruppen in die Hölle gehen werden und eine Gruppe wird ins Paradies gehen. Nein. Das hat der Prophet zusammen gesagt. Ich darf es nur erwähnen. Nein. Und heißt es, dass jetzt die Schiiten und die Ahbars und die Maturidis und die Adeliten als in die Hölle gehen dann? Nein. Der Bruder sagt, was heißt das jetzt? Und er hat ein paar Gruppen aufgezählt. Heißt das, dass sie in die Hölle gehen oder nicht? Wir sollten erstmal eine Sache verstehen. Die Gelehrten haben zwei Erklärungen zu dieser Überlieferung. Die sagen, damit ist die gesamte Umma von Muhammad s.a.w. gemeint. Das bedeutet, es leben ja auch in der Umma wer? Auch, wer lebt in der Umma noch? Auch der Kuffar. Deswegen haben manche Gelehrte gesagt, die gesamte Nation von Muhammad s.a.w. ist gemeint. Natürlich, Muhammad s.a.w. war der letzte Gesandte und alle, die jetzt kommen, gehören zu seiner Umma. Okay? Deswegen haben sie gesagt, die ganzen. Die anderen haben gesagt, nein, das sind die abgehörten Sekten im Islam. Sie haben 5 Hauptgruppen und alles, was darunter ist. Das siehst du auch. Tariqat, es gibt zum Beispiel die Sufi-Tariqat, darunter sind 1000 Mitspieler. Siehst du, ne? 1, 2, 3, 4. Und jeder erklärt den anderen zum Käfer. Ja oder nein? Rede ich falsch oder? Soll man nicht sagen? Na, weil Allah das sagt im Koran. Kullu hizbin bima ladayhim farihun. Jede Gruppe ist stolz über das, was sie hat, bedeutet, sie ist arrogant mit dem, was sie hat. Die sind alle falsch, aber sie selber erklären sich gegenseitig zu Kuffar. A'udhu billah, möge Allah uns bewahren. Ich kann dir nicht sagen, welche Gruppe reinkommt und welche nicht. Aber die Eigenschaften von diesen Gruppen sind klar. Sie haben nicht die Aqidah von Ahl-Sunnah wal-Jama'ah. Haben Shia die Aqidah von Ahl-Sunnah wal-Jama'ah? Antwort nein. Und nächstes Mal werden wir das in Erfahrung bringen. Haben zum Beispiel andere Leute, die abgehört sind, die Aqidah von Ahl-Sunnah wal-Jama'ah? Nein, die sind abgedriftet von dieser Aqidah. Deswegen lernen wir auch unsere Aqidah. Weil die Aqidah, die richtige Aqidah zu praktizieren, das ist ein Garant dafür, dass Allah deine Taten überhaupt annimmt. Weil du hörst das aus dem Hadith. Es gibt Leute, Allah wird ihre Taten nicht annehmen. Warum tot er sie in 12 Feuer rein? Weil Allah das angenommen hat, was sie gemacht haben? Antwort nein. Das heißt, ihre Taten waren falsch, auch wenn sie Taten begangen haben. Daher ist die Aqidah eine Bedingung für die Richtigkeit deiner Taten. Mafro, habt ihr das verstanden? Die Aqidah ist die Richtigkeit für die Bedingung der Tat. Also, nein. Sind jetzt Schiiten? Achil Karim, du kannst nicht pauschal sagen, die Schiiten sind Kuffar. Aber die Gelehrten haben einen Teil von ihnen zu Kuffar erklärt. Das sind die Imamiyya. Wir reden nächstes Mal, inshallah. Okay? Nächstes Mal geht es speziell auch um die Schia. Na, zwar. Und zwar, man kann aber seit Woche 23 Mal Sura Allah, Alhamdulillah, Allah, heute macht man 33 Mal. 33 Mal. Nein. Okay. Wenn man alleine macht in der Ecke, ist okay, oder? Kein Problem. Und auch in der Dua kann man auch für sich selbst machen. Du kannst Dua machen, nur nach den Pflichtgebeten nicht die Hände dabei heben, weil dieses wurde nicht vom Propheten sallallahu alaihi wasallam. Nein. Du kannst Dua machen, aber ohne die Hände dabei zu heben. In Sujud? Ja, natürlich, zum Beispiel. Wenn du im Gebet bist jetzt, dann machst du im Sujud zum Beispiel. Dann machst du im Gebet, inshallah, machst du dieses Dua zum Beispiel. Okay? Nach dem Gebet machst du Dua, aber ohne dabei die Hände zu heben. Denn der Prophet sallallahu alaihi wasallam hat die Hände nicht dabei gehoben, als er Dua gemacht hat. Okay? Wallahu ta'ala, ala wa'ala. Und die beste Rechtleitung ist die Rechtleitung vom Propheten sallallahu alaihi wasallam. Also, wie du davor erwähnt hast, mit dem türkischen Moschee, ich war auch eine Zeit lang dort, also ich war so unwissend. Und die bilden ja, die Sunna-Gebete zum Beispiel 4 Raka hintereinander. Ich habe gehört, dass man das also zwei machen soll. Nein. Das ist richtig oder? Wie ist das mit den Sunna-Gebeten? Muss man sie, wenn es jetzt ein 4-Raka'a-Sunna-Gebet ist, muss man sie 2-2 beten oder soll man sie in einem Stück beten? Das ist nicht das Problem, Achid. Das ist, die Gelehrten haben das erlaubt, so zu beten oder so zu beten. Für beide Sachen gibt es Überlieferung. Das ist kein Problem zwischen uns und ihnen, sondern unser Problem zwischen uns und ihnen ist ihre Aqida. Darum geht es. Schaut mal, liebe Geschwister, dass man mich auch richtig versteht. Bitte, ich bitte darum, dass man mich richtig versteht. Wenn wir über Gruppierung reden, dann meinen wir nicht eine Person, der zum Beispiel jetzt seine Hände hierhin tut. Okay, beim Gebet. So oder zum Beispiel am Bauchnabel. Das meinen wir nicht mit Gruppierung. Mit Gruppierung meinen wir eine Gruppe, die etwas Neues in die Religion hereingebracht hat, was nicht dazugehört. Das heißt, einen neuen Weg, um Allah anzubeten. Das kennen wir nicht. Das ist eine Gruppierung. Und das sind die Gruppen, die von den 72 Gruppen sein werden. Wallahu ta'ala ala wa al. Barakallahu fikum wa jazakum la khairan. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.